Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. 11. September 2013, es ist 20.25 Uhr, unsere Mittwochsmammelsitzung der AG Geldordnung und Finanzpolitik. Ganz kurz das Organisatorische. Aufnahme mache ich. Wortmeldungen, wenn es human läuft, machen wir es hier im Mumble-Chat. Ansonsten gehen wir über das Pad. Wir haben letzte Woche ja nur eine Kurzsitzung gehabt, da haben wir gar nicht das Protokoll der Woche davor verabschiedet und die Aufnahme, deswegen machen wir jetzt gleich beide, also einmal Protokoll vom 28.8. und vom 4.9. und die Aufnahme vom 28.8. Gibt es irgendwelche Einwände gegen das Protokoll oder die Protokolle? Dann sind die so verabschiedet. Übersicht offene Aufgaben, Projekte, gibt es da was Neues? Ja, es gibt in der, sozusagen, der AK interne Bildung hat, ist im Endstadium eines weiteren Videos. Das sind nur noch Feinschliff. Aber denk mal, nächste Woche oder so können wir das hier mal raushauen. Prima. Protokollführer, wie gehabt, alle, und ich übertrage es ins Wiki. Jemand was dagegen? Ist nicht der Fall. Versammlungsleiter würde ich machen. Möchte jemand anders oder hat jemand was dagegen? Auch nicht der Fall. Tagesordnung ist relativ überschaubar. Ich schlage vor, dass wir die von oben nach unten abarbeiten und keine Punkte vergeben. Jemand was dagegen? Dann machen wir das so. Rolf, du bist dran mit Top 1. Ja, so heute hatte der Thomas Weiß so einen Link auf ein Video einem Interview mit Dirk Müller im ORF gepostet. Und den fand ich halt zum einen ganz toll, dass ich den hier noch einmal zur Kenntnis bringen möchte mit dem Link im Pad. Und der Inhalt betrifft eben die Zusammenhänge zwischen Geldsystem, der gesamten Ökonomie und politischen und Machtinteressen. Und wir sind in der Vergangenheit öfter mal dazu gekommen, das zu erörtern. Viele in dieser Hinsicht eigentlich Off-Topic-Beiträge sind auch Bestandteil von Diskussionen hier in der AG. Und insbesondere im Hinblick jetzt auf die Euro-Krise, auf die Dirk Müller da ja auch mit Bezug genommen hat, bin ich halt nochmal zu der Frage zurückgekommen hier mit meinem TO-Vorschlag. Was machen wir eigentlich, wenn wir jetzt hier am europäischen Wahlprogramm arbeiten mit einer AG Europa, die halt so einen total, also Kontrast zu der erforderlichen, umfassenderen Sichtweise, so einen naiven Tunnelblick der AG. Und ja, da ist jetzt meine Frage, nachdem wir ja mal versucht haben, in der AG Europa so unsere Kenntnisse einzubringen und da auf diese autoritären Strukturen gestoßen sind und uns da die Zähne ausgebissen haben, wie man diese Lücke füllt. Also es soll jetzt nicht wirklich ein konkreter Vorschlag einer AG politische Ökonomie sein, kann man vielleicht auch drüber nachdenken, weiß ich nicht, aber vielleicht mal überlegen, ob das so ausreichend ist, wenn einzelne Mitglieder in verschiedenen AGs Beiträge leisten mit so einem doch umfassenderen Blick und auch einem Weltbild, der notwendig halt diese Verknüpfung der einzelnen inhaltlichen Bereiche beinhaltet, oder ob man da nicht irgendeine Plattform bilden müsste, wo sich die Leute halt auch in einem organisatorischen Zusammenhang finden können, um gemeinsam daran zu arbeiten, halt auch Verknüpfungen dieser Politikfelder, die nötig sind, aufzugreifen. Ja, also ich habe jetzt viel geredet. Was meint ihr dazu? Wischer? Ich fange mal an, gepostet auf der Mailingliste heißt nicht Thomas Weiß, sondern anderer Thomas. Dann, das Interview ist ganz okay, auch wenn ich den Vorschlag, den er da macht, der gute Herr Müller, er den irgendwie vergisst, was dann im Endeffekt daraus passiert. Das ist nicht ganz so rosig, wie er sich das vorstellt mit seinem Investitionsfonds. Und jetzt zu der Geschichte mit der AG Europa oder wie auch immer, mit den AG politische Ökonomie. Ich vermute, dass wir jetzt im Zuge dieses europäischen Wahlprogramms vielleicht sogar schon die ein oder andere Diskussion auch in diese Richtung angestoßen oder zumindest die Gedankenentwicklung vorangebracht haben. Und dass vor allem, wenn es nachher um die Konsolidierung dieser Anträge gehen wird, dass dort auch nochmal die Diskussion aufkommen werden. Und ich bin gespannt, wie sich dann so die Leute dabei geben werden und was denn dabei herauskommt, und würde das quasi erstmal abwarten. Danke, dann habe ich mich zu Wort gemeldet. Kurz zu dem Interview, zu dem Video. Ich fand es auch sehr interessant und gut, weil er immer halt eine schöne, deutliche Sprache hat und Sachen sehr gut erläutern kann, auch wenn er ein paar inhaltliche Fehler drin hatte. Zu dem, was du auch gerade angesprochen hattest, Wischer, mit dieser Fondsgeschichte, habe ich heute schon mal mit Axel und Piratos so ein bisschen über Mail diskutiert. Ich finde, man sollte das nicht von vornherein so abhaken, sondern einfach mal drüber diskutieren und das eventuell abwandeln und darüber dann vielleicht mal zu anderen Lösungen kommen. Das ist aber nur am Rande. Zu dem Thema politische Ökonomie. Wir haben die PG-Finanzkrise. Ist das nicht das, was du meinst, Rolf? Ja, nicht so wirklich. Also das ist natürlich schon mal ein Baustein, der diese Lücke ein bisschen schließt. Aber ich denke, da verbleibt einfach noch zu viel, weil halt neben wirtschaftlichen, finanzpolitischen Fragen und der Frage der europäischen Einigung halt auch noch so Fragen der Demokratietheorie und was ich so bezeichnet habe als Saldenpolitik der Freiheit und Macht da nicht zum Tragen kommt. Also das, woran Karl Pitz halt zu arbeiten versucht hat, und das ist damit halt nicht geschlossen, denke ich. Okay, Cosmic? Ja, also zum Video kann ich nichts sagen, habe ich noch nicht gesehen. Habe nur gesehen, dass es auf Facebook eifrig geteilt wird. Aber ich sag mal, das Problem oder die Sache, die der Rolf anspricht, finde ich sehr interessant, nämlich politische Ökonomie. Das heißt, über unseren Geldsystem Tellerrand hinüberschauen, die Querverbindungen in andere Bereiche schaffen. Und die Frage ist jetzt einfach, ob wir das A, innerhalb der AG organisieren wollen oder eben extern, wie er schon geschildert hat, haben wir ja versucht, uns in der AG Europa einzubringen. Ich persönlich muss sagen, es hat mir nicht viel Spaß gebracht, und ich halte es durchaus für überlegenswert, ob wir hier in der AG, weil wir hier ein sehr gutes Team haben, glaube ich, und ein sehr gutes Verhältnis auch, und es sehr viele gute Leute da sind, ob man sich selber nicht irgendwie diesen Rahmen ein bisschen erweitern will. Also ich fände das sehr positiv. Gibt es noch Wortmeldungen, Ideen, Sonstiges dazu? Oder sind jetzt alle am Video gucken? Ja, also ich würde vielleicht ganz kurz zu dieser vorgeschlagenen Idee am Schluss, nämlich das Geldvermögen, also vielleicht für die es nicht gesehen haben, geht es darum, der Dirk Müller schlägt vor, das Geldvermögen, das heute sich so angestaut hat, wieder zurück in die Wirtschaft fließen zu lassen, über einen Fonds, der dann ja realwirtschaftlich aktiv wird und zum Beispiel Kraftwerke baut oder irgendwie Solaranlagen oder was halt irgendwie benötigt. Also sozusagen Ersatzleister wird für den Staat. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund. Und das finde ich persönlich ziemlich schlimm, weil dahinter steckt natürlich eine neoliberale Idee der Umverteilung der Realwirtschaft. Die Leute, die vorher in Geldvermögen gehortet haben, wollen dann in die Realwirtschaft fließen. Damit verkaufen wir sozusagen alles und privatisieren alles, und das, glaube ich, ist keine gute Idee. Axel? Diese Fonds, die der Herr Müller angesprochen hat, ich sehe, dass die schon da sind, und er hat es auch gesagt. Er hat es in dem Satz gesagt, dass Lebensversicherungen und private Altersfonds lieben gerne in so etwas investieren täten, in Verbindung mit der Staatsgarantie. Wie das Geld technisch aussieht, bin ich noch nicht ganz fertig mitdenken. Aber diese Fonds selber existieren schon. Und Cosmic, du hattest dich auch nochmal zu Wort gemeldet? Ja, ich wollte vielleicht die Aufmerksamkeit nochmal auf den Rolf seine eigentliche Frage, so wie ich sie verstanden habe, lenken, nämlich ob wir als AG uns zutrauen, einfach unser Spektrum zu erweitern. Ich möchte einfach nochmal daran erinnern, erstens, dass Geld der Dreh- und Angelpunkt für alles ist eigentlich. Also wer das Geld hat, hat die Macht, Geheimdienste aufzubauen, Überwachungssysteme zu installieren, wir wissen über die Macht der Konzerne und so weiter und so fort. Es ist also immer hängt das Geld irgendwie mit drin. Aber wir müssen als Geldsystem AG vielleicht auch mal den Sprung machen, zu sagen, dass wir uns eben in diese politische Ökonomie, in diese verschiedenen Teilbereiche mit reinbewegen. Und ein guter Anknüpfungspunkt ist nämlich schon längst da, das ist die Euvicon. Und vielleicht kann man sich da einfach besser vernetzen und eine eigene Plattform bei den Piraten installieren, wo, sage ich mal, einfach ein gutes und vernünftiges Team zusammen arbeitet, ohne Tyrannei und Stress und ohne Fun-Faktor vor allen Dingen. Vielleicht kriegen wir das ja rein. Und deswegen, ja, wollte ich das einfach nochmal unterstützen. Vielleicht können wir darüber mal ernsthaft nachdenken. Also ich bin der Meinung, dass wir diese Entwicklung weg nur vom reinen Geldgedenken schon längst gemacht haben. Ja, aber das ist vielleicht noch nicht so nach außen gedrungen oder es ist noch nicht so strukturiert, sage ich mal. Also gerade Europa-Fragen, ne? Es war ja vorhin auch die AG Europa im Spiel. Also es ist halt schwierig da, ne? Das ist da muss man sich fragen, will man da irgendwie agieren oder will man irgendwie seinen Kreis lieber besser organisieren und als eigener Kreis irgendwie sich erweitern und gute Ergebnisse liefern und dann vielleicht mit so Leuten wie AG Europa zusammenarbeiten auf einer anderen Ebene. Aber ich glaube, das Erarbeiten oder Diskutieren von Dingen, so wie das bei uns stattfindet, ist nach meinem Erkenntnisstand in der AG Europa zum Beispiel nicht möglich. Und wir wissen, Europa ist auch nur ein Teil der Welt. Das heißt, wir müssen eigentlich sogar global denken und ja, fände ich interessant. Rolf? Ja, also ich denke, was Cosmic sagt, ist zwar richtig, dass wir hier in der AG eine Reihe von Leuten haben, die diese globalere Perspektive und Schau auch schon dokumentieren, aber außerhalb der AG gibt es eben auch Ressourcen. Ja, wie erfahren die, wie wissen die, dass sie vielleicht in Kooperation mit uns ihr spezielles Wissen und ihre Kompetenzen hier einbringen können? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen und bin gerade aber am Denken, weil du so eine schöne Frage gestellt hast. Was ich sagen wollte, war, was ich bis jetzt so mitbekommen habe mit dem Thema AG Europa, okay, ich weiß, dass es da eben mal die Probleme gibt, überhaupt dort irgendwie mal was zu machen, aber das kriege ich ja nur am Rande mit, weil ich da kein Mitglied bin. Aber was ich so an Themen mitbekomme, worüber dort diskutiert wird, so wie ich es bis jetzt verstanden habe, geht es eigentlich mehr um wie soll ich sagen, Demokratisierung Europas oder andere Formen der politischen Zusammenarbeit innerhalb Europas. Nur ich sehe so ein bisschen die Gefahr, die diskutieren dort wirklich schöne, super Modelle und da werden auch schöne Vorschläge gemacht, nur bis sie dann zu einem Ergebnis kommen, ist uns Europa ökonomisch um die Ohren geflogen. Und deswegen finde ich schon den Ansatz, den Rolf hier bringt, ganz interessant und wie er gerade auch sagte, es gibt sicherlich auch außerhalb von den AGs Wirtschaft, Europa und Geldordnung und Finanzpolitik noch andere, die da vielleicht auch noch Know-how mit reinbringen könnten und vielleicht wäre es wirklich sinnvoll, mal sich Gedanken zu machen, etwas Größeres drumherum zu bauen oder eine Plattform anzubieten, zu sagen, hier können dann die aus den AGs, die Interessierten mitarbeiten, und dann die Ergebnisse daraus dann wieder in die einzelnen AGs zurücktragen und von da kommt dann wieder was zurück, so Bumerang-Effekt und so weiter. Weiß ich nicht, das sind jetzt Sachen, die mir einfach so durch den Kopf gehen. Paul? Ja, also ich möchte euch da allen zustimmen und ich bin ja schon lange, habe ja lange meine Rede gehalten, Plattform. Das sehe ich als mehr wichtig an und das sollten wir anstreben. Also ich sage ja auch, ich würde auch meinen Obolus dann auch da reingeben, um auch, ich sag mal, auch die Fachkräfte, die auch so eine Plattform aufbauen können, auch an uns zu binden und dann den Weg, den du ja, Rudi und auch andere ja schon eingeschlagen haben, so unser Wissen dann eben zu teilen auf allen Ohren. Ich sage mal Twitter, Facebook und. Aber wir müssen quasi eine Zentrale bilden, wo die Leute dann auch wissen, oh, da kommen die Irrtümer der Wirtschaftswelt und so weiter oder die Informationen über die Wirtschaftswelt, da kann man die auch abholen. Es kann nicht sein, dass unsere Metropole oder unsere, sagen wir einfach mal so, Twitter oder Facebook, sondern man muss es bündeln, dass man sagt, okay, bitte besucht doch unsere Seite, da erfahrt ihr mehr. So wie es ja auch Crashkurs gemacht hat, ja, der gute Dirk Müller und so weiter, der ja doch, glaube ich, auch einen ganz guten Durchsatz seines Threads oder seiner Seite hat, wo viele Leute diese Seite besuchen. Und das muss, glaube ich, unser Inhalt sein. Und dann eben auch da auf dieser Plattform die verschiedenen Themen oder Zweige gibt auf dieser Welt auch kurz und klar darzustellen, wo jeder sich so wiederfinden kann und sich auch einbringen kann. Auch ein Forum. Cosmic? Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich wollte dir vorhin noch anfügen, dass wir ja zum Beispiel Leute wie den Karl Pitz auch haben, der, sag ich mal, das strukturell sehr, sehr gut analysiert hat, alles. Ich glaube, es gibt da noch Diskussionsbedarf bei den Geldthemen, die er da angesprochen hat. Aber ich glaube, das würde sich sehr lohnen, solche Leute zu versuchen, in die AG zu integrieren, zum Beispiel. Rolf? Ja, genau. Also Karl Pitz ist jetzt so ein Beispiel, der nun zufällig Kontakt zur AG Geldordnung geknüpft hat, der unsere Mailingliste liest. Und solche Leute wie Karl Pitz, die gibt's in der Piratenpartei. Und wenn wir halt unter dem Label AG Geldordnung und Finanzpolitik uns mit den genannten Fragen beschäftigen, dann kommen diese Leute nicht ohne weiteres darauf, dass man hier halt Synergien schaffen kann. Und ja, deshalb vielleicht ein angemessenes Label, damit die Leute zu uns finden. Paul? Ja, Herr Pitz, ich habe mir auch sein Video da angeguckt, die Analyse dessen, was jetzt im wirtschafts- und finanzpolitischen Bereich läuft, finde ich auch weitestgehend korrekt. Man braucht nicht den Gedankengang mit zu ihm zu teilen, aber wenn er die Anbindung an uns sucht, dann sollte man ihm das nicht, verwehren. Stattdessen seine Strukturen oder seine Plattformen. Er geht ja auch sehr offensiv mit YouTube um und so weiter. Das finde ich auch gut und so weiter, die es nutzen und geben und nehmen sozusagen hinbekommen, so dass wir alle was davon haben. Piratos? Ja, ich würde jetzt einen Rolf nur gerne inspirieren, dass man da vielleicht nicht vielleicht eine AG draus macht, sondern auch so etwas wie eine Projektgruppe. Ich glaube, das wäre dem Thema angemessen. Und wenn dann alle was verstanden haben oder irgendwie da ein guter Konsens irgendwo in einem Wiki dokumentiert ist, kann sich ja der Rest der Leute dann dran halten oder ja, sich davon inspirieren lassen, was da rausgekommen ist als Erkenntnis. Tja, genau. Also sowas hatte ich auch auf dem Schirm. Ich wollte es halt nur mal grundsätzlich erörtern. Ja, finde ich eine gute Idee. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Noch mehr Strukturen, noch mehr Organisationen. Müssen sich auch Leute drum kümmern, die Leute müssen da sich extra viel Zeit nehmen und so weiter. Hat auch seine Probleme, ne? Guten Abend. Ja, ich habe immer noch im Hinterkopf, dass wir eine Projektgruppe Finanzkrise haben, die sich ja eigentlich so auch um dieses ganze Thema mit kümmern wollte, sollte. Ist ein bisschen eingeschlafen, aber man könnte das ja auch ein bisschen wieder mal mit Leben füllen und ein bisschen promoten. Warum soll es jetzt noch eine Projektgruppe geben, die sich dann politische Ökonomie nennt oder so? Ich weiß nicht. Ich finde, ein bisschen umändern und positiv belegen, nicht Finanzkrise, sondern Finanzlösungs irgendwas. Mit diesem Wort irgendwo was anfangen. Das sind jetzt alles nur Labels. Also wir können das eigentlich hinpacken, wo wir wollen. Es ist halt geschickt, so eine Art Projektgruppe zu machen, damit wir nicht extra wieder eine neue Struktur AG schaffen, auf der anderen Seite aber andere AGs nutzen können. Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit man die Finanzkrise aufwecken könnte, um das Thema sich anzunehmen. Weil ich meine, es ist ja eigentlich vollkommen wurscht, wie wir es nennen. Hauptsache die Leute treffen sich. Ja, würde ich voll unterstützen. Ja, Rolf. Hut? Ja gut, aber gibt's denn da jetzt irgendwie einen Konsens oder ist das die Meinung von Cosmic, Piratos und mir? Also ich bin ja der Meinung, dass sich das über die Themen entwickelt. Also ich würde nicht so viel darüber nachdenken, jetzt ein Label zu erfinden, sondern ich würde versuchen, die Themen, die dich bestimmen, die du besprechen willst, voranzutreiben und zu sagen, okay, wir treffen uns dann und dann und dann, was man denn da für ein Label drüber hängt, ja, kann man dann immer noch machen. Die Frage ist halt, wie du die Leute jetzt dazu ranbekommst. Am besten bekommst du die natürlich ran, indem du vernünftig Werbung machst über die einzelnen AGs, sei es über die Koordinatorenkonferenz oder eben über die AG-Mailinglisten und einlädst zu Mammeltreffen oder was auch immer. Also ich finde den Vorschlag vom Wischer gut, dass man vielleicht erstmal auf Themen, die entstehen, irgendwie beschränkt, aber jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, was wollte ich sagen? Ich finde es mit den Themen auf jeden Fall gut und vielleicht können wir ja einfach uns ganz allgemein darauf verständigen, dass wir einfach unser Spektrum sozusagen erweitern wollen und versuchen, uns vielleicht auch noch stärker in die Planung der nächsten Euvicon einzubringen, um da die ganzen Querverbindungen herzustellen. Und das kann man natürlich auch an Themen festmachen. Also insofern finde ich den Vorschlag von Wischer unterstützenswert. Also was Dirk Müller ja im Prinzip macht, um nochmal auf das Video einzugehen, ist, dass der die Querverbindungen herstellt. Und ich glaube, dass das Geld in jeder Querverbindung drinsteckt. Das ist immer der Dreh- und Angelpunkt. Und ja, also wir könnten uns einfach thematisch erweitern und dadurch auch interessanter machen. Ja, ich sehe auch zum Beispiel jetzt nur, was mir gerade eingefallen ist, natürlich auch einen Verknüpfungspunkt zu den Sozialpiraten, wenn die über Renten nachdenken. Das hängt ja auch mit unseren Themen zusammen. Da kann man natürlich auch viel mehr Verbindungen schaffen. Wollen wir einfach ein Meinungsbild abfragen, ob wir A, generell wollen, dass wir unser Spektrum erweitern und B, ob wir uns dabei jetzt in der konkreten Arbeit thematisch zusammentun wollen? Da habe ich nochmal eine Frage, was meinst du mit Spektrum erweitern? Ich finde, unser Spektrum ist schon sehr, sehr weit. Ja, aber Ausgangspunkt war ja, dass Dirk Müller in seinen Auftritten, unter anderem auch in diesem Video, einfach Querverbindungen herstellt. Ich meine, der spricht von Geheimdiensten, der spricht von Ressourcen, der spricht von vielen verschiedenen Dingen, aber letztendlich hängt alles auch immer am Geldsystem. Und das meine ich mit der thematischen Erweiterung. Bene? Ich war ja jetzt gerade die letzte Zeit nicht hier und ich wollte einfach mal fragen, was da nochmal genau in dieser AG Politische Ökonomie besprochen werden soll. Was da nochmal die Inhalte sein sollen. Verschwörungstheorie, Leid. Also da schlage ich einfach vor, dann ab morgen die Aufnahme nochmal anzuhören. Also das jetzt nochmal alles zu wiederholen, was wir jetzt gerade besprochen haben, macht wenig Sinn. Okay, aber so wie es der Stefan wahrscheinlich schon gesagt hat, geht es in so eine Richtung, oder? Nee, tut's nicht. Ich wollte es schon wieder polemisch werden, aber egal. Nein, hat damit überhaupt nichts zu tun. Dieser Titel AG Politische Ökonomie ist ein Platzhalter. Das ist einfach nur, das sind einfach nur drei Worte für das Thema, um was es eigentlich ging. Also wie gesagt, hört es euch einfach eine Aufzeichnung an. Macht keinen Sinn, das nochmal alles zu wiederholen jetzt. So, ich frage mich, was wollen wir mit dem Meinungsbild, vor allen Dingen, was für eins wollen wir machen? Mir fehlt im Moment so das Ziel in der Diskussion. Naja, das hat auch Cosmic gerade gesagt, dass wir zum einen mal ein Meinungsbild dazu machen, ob wir das Spektrum der AG dahingehend erweitern, dass wir gerade alle Verknüpfungspunkte, bei denen eben das Geld oder das Geldsystem der Dreh- und Angelpunkt ist, forciert aufgreifen wollen. Und das zweite Meinungsbild ist, ob wir vielleicht einen organisatorischen Pool bilden, der ganz und gar nicht aufgebläht werden muss, sondern nur quasi so ein korrektes Label ist, damit Leute besser zu uns finden und ihre Kompetenzen einbringen und das im Rahmen eines einer Projektgruppe zum Beispiel, wie Piratus vorgeschlagen hat. Ja, dann formulier doch mal dieses Meinungsbild ab Zeile 68. Ja, in solchen Pausen müsste man eigentlich Musik einspielen. Dann mach das doch, Patrick. Ja, kann ich gerade technisch nicht. Schau mir gerade die Partei, den Spot an, wo davon gepostet wurde. Also diese Formulierung zu sagen, dass es irgendwie Geldsystemdrehung angefangen wäre, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen anmaßend, Selbstbeweihräucherung, dass man so wichtig ist. Ja. Und wenn du jeden fragst, dann wird dir jeder was anderes nennen, was wichtig ist. Also das, was Cosmic genannt hat, Erweiterung zu sagen, ja, hier geht es um Rohstoffe oder Datensicherheit, ja. Bischer, du wirst irgendwann auch feststellen, dass sich alles ums Geld dreht. So sehe ich das auch, ja. Selbst diejenigen, die ihre Privatarmeen oder Armeen aufrechterhalten wollen, die brauchen Geld dafür, um ihre Macht eben zu erhalten. Haben sie es nicht, haben sie Pech gehabt. Ja, da geht es nicht um Geld, sondern um Macht und um Wohlstand oder Pseudomacht. Sondern ja, Geldsystem nichts zu tun. Mauert durch Geld, Geldsysteme, das ist es ja gerade. Ja, wenn du das Geldsystem änderst, wird aber dieser Machtgedanke nicht weggehen. Also was soll der Quatsch? Ja, richtig, aber Geld ist die abstrakteste Form von Macht und auch die vielfältigste. Praktisch, es ist im Grunde genommen pure Macht, die dann in unterschiedliche konkrete Formen umgemünzt werden kann. Genau. Aber nur einmalig. Also mir ist das Geld eigentlich völlig egal, solange mein regelmäßiges Einkommen ausreichend ist und nicht nur ausreichend, sondern in einer vernünftigen Höhe. Und so sehe ich das. Es geht gar nicht so sehr ums Geld und Geldsystem, sondern es geht tatsächlich darum, um das regelmäßige Einkommen. Und die Macht des Geldes, die ist ja nur so lange da, solange ich das Geld habe. Sobald ich es ausgegeben habe, hat das Geld keine Macht mehr, ist ja weg bei mir. Also wenn ich ein sehr regelmäßiges Einkommen habe in Höhe von 100, 200 oder 300.000 Euro pro Monat, dann habe ich auch damit einen entsprechenden Einfluss. Und wenn die Einkommensverteilung insgesamt wieder gesünder ist und diese Extreme wieder weg sind, das ist das eigentliche Ziel, was ich sehe. Genau, und im Moment haben wir ja das Gegenteil. Ja, ich kann aber auch sagen, nicht das Geld ist entscheidend, sondern das Wirtschaftssystem. Dann, ne? Genau, das sind jetzt diese Querverbindungen, von denen wir sprechen. Selbst das Wirtschaftssystem ist mir persönlich völlig Banane, wenn mein Einkommen so hoch ist, dass ich mich in dem Bereich machen kann, was vernünftig ist. Wobei ich jetzt hier nicht weder in dem einen Extrem noch in dem anderen Extrem bin, sondern einfach nur, wo halbwegs vernünftig, wo Vernunft angesagt wird. Selbst das Wirtschaftssystem wäre mir dann wurscht. Also ich bleib dabei, dass ich dieses Meinungsbild unsinnig finde. Noch schlimmer ist, ich verstehe nicht die Frage 1. Vor allen Dingen den letzten Halbsatz. Also es ist auch eigentlich nicht darüber diskutieren, ob wir was anderes besprechen wollen. Ich meine, wir haben in der AG schon ganz viele andere Seitenthemen besprochen. Und wenn die Themen den Leuten wichtig sind und jemand spricht sie an, dann werden sie automatisch besprochen. Da muss ich doch jetzt nicht entscheiden, ob ich jetzt andere Themen besprechen will, weil wenn sie wichtig sind, dann werden sie besprochen. Fertig. Nein, Mischa, wir treffen uns hier ja auch, um uns quasi im persönlichen, direkten Gespräch darüber zu unterhalten, in welche Richtung wir gehen wollen als Gruppe. Und ich fand es eine gute Inspiration vom Rolf. Gut, vielleicht passt jetzt die Formulierung, die er reingeschrieben hat, nicht. Aber ich finde, im Grunde ist doch klar, worum es hier geht, oder nicht? Ja, aber wir haben noch eine klare Ausrichtung, die wir auch noch nicht erfüllt haben. Also man kann sich natürlich noch 30 andere Aufgaben und Ziele einstecken, keine Frage. Ja, es geht zum Beispiel darum, ob man zum Beispiel Leute wie ein Karl Pitz jetzt aktiver mal einlädt, vielleicht zum Kaminzimmergespräch. Und hier geht es jetzt einfach darum, ob wir einfach so eine bisschen strategische Veränderung wollen in der AG, sage ich jetzt mal. Und einfach ein bisschen die Fühler mehr ausstrecken in andere Themenbereiche, zu anderen Kompetenzgruppen, Personen und so weiter und so fort. Ja, dann bleibe ich bei meiner Kernaussage, die ich schon dreimal gesagt habe, einfach machen. Ja, wenn es angenommen wird, wird es angenommen. Ja, das machen wir doch gerade. Dann mach halt plus eins und dann passt es doch. Ja, aber nicht bei diesem komischen Meinungsbild. Ha. Also ich sehe das so ähnlich wie Wischer eigentlich. Ich meine, Karl Pitz können wir auch so einladen zum Kaminzimmergespräch oder zum Podiumsdiskussion oder sonst irgendwie. Und wir können auch andere AGs, die oder Gruppen, ich sag jetzt wieder mal Sozialpiraten oder AG Steuerpolitik oder sonst irgendwas mal einladen zum Gespräch, um herauszufinden, wo Berührungspunkte sind und sonstige Sachen. Dafür muss man nicht jetzt irgendwie die Erweiterung der inhaltlichen und programmatischen Themen. Also ich denke mal, wir sind wirklich schon so weit aufgestellt, inhaltlich und auch programmatisch. Wir beschäftigen uns auch mit so vielen Themen. Ich sehe im Moment nicht, also ich verstehe den Ansatz von Rolf, aber ich sehe im Moment nicht irgendwie, was das bringen soll jetzt mit den Meinungsbildern. Naja, Meinungsbilder macht man einfach mal schnell, da muss man auch nicht so genau auf die Formulierung achten. Ja, es ist nur ein Meinungsbild und wir quatschen jetzt die ganze Zeit wieder über den Sinn oder Unsinn von einem Meinungsbild, anstatt dass wir einfach unsere Tasten bewegen und innerhalb von wenigen Sekunden ein Meinungsbild reinholen. Meine Güte, Leute, was Cosmic, geht? Cosmic, wir haben nur gewartet, bis Rolf mit seiner Formulierung fertig war und deswegen haben wir so lange gesprochen und jetzt ist er fertig und jetzt können wir das Meinungsbild machen. Vielleicht sollten wir uns angewöhnen, wenn da jemand irgendwas formuliert, einfach im Text weiterzumachen, so lange den nächsten Programmpunkt anreißen und dann wieder zum Meinungsbild zurückkommen. Also die Zwangspausen sind unnötig. War ja keine Pause, wir haben darüber gesprochen. Alles gut. Ihr dürft jetzt abstimmen. 73, 75. Also wäre da was, wenn man jetzt für stimmt, das zu erweitern, dann wäre da so Aktionen, dass man zum Beispiel jetzt attackt und sich dann eine neue Gruppe bildet, Netzwerk, Gruppe um die Freihandelszone da und also die da auch kritisch gegenübersteht, dass man da immer jemanden einlädt, vielleicht wenn da was rauskommt, dann Sprecher der Attack-Gruppe oder so, dass man den mal auch ins Mumble da reinholt, auch wenn es jetzt nicht konkret was mit unseren Forderungen zu tun hat erstmal. Verstehe ich das richtig? Das konnten wir bis jetzt schon immer auch machen. Ja, und was ist genau dann der Mehrwert dann, wenn wir uns dafür entscheiden jetzt, also mit Ja stimmt beim Meinungsbild 1, dass man das noch unter einem neuen Label dann machen kann, oder wie? Also bei der zweiten Frage jedenfalls. Wir machen doch das schon. Wer immer meint, eine AG oder praktisch oder ein Projekt oder irgendwas zu bilden, der macht es einfach. Und es ist ja schon genau das, was uns rumtreibt, dass wir uns mit Themen und Themenfeldern unterhalten, bei denen Geld eine bedeutende Rolle spielt. Von so her gesehen denke ich schon, dass wir sagen, ja, wir sind auf dem richtigen Weg, lass uns weitermachen. Nächster Punkt. Ihr könnt immer noch abstimmen. Ich kann kurz sagen, warum ich dagegen stimme. Weil ich der Meinung bin, dass... Rudi, während der Abstimmung tut mir solche Verlautbarungen nicht machen. Okay, dann stimmt es ab, dann sage ich anschließend, warum ich dagegen gestimmt habe. 10 Sekunden noch. Okay, Abstimmung ist beendet. Das war ganz hart an der Grenze. Meinungsbild 1, 4-2 dafür. Ist ja nur Meinungsbild, ist ja keine Abstimmung, deswegen fand ich den Einwand gerade auch nicht so passend, aber egal. Warum ich dagegen gestimmt habe, ist, ja, wenn man das dann macht, okay, dann müssen wir dann mal an unsere Selbstverständnis rangehen, das überarbeiten und die Ziele der AG überarbeiten und überlegen, was wir eigentlich wollen. Ja, dann müsste man da wahrscheinlich zu einer Strategiekonferenz einladen. Ja, also das sollte eigentlich ja die EUBICON auch irgendwo sein und da hat das, ja, so war es ursprünglich, glaube ich, auch gedacht, aber ist halt jetzt entartet letztes. Also war ja auch bei der Chill zum Beispiel. Ey, Stefan, also die EUBICON war nie auch nur annähernd das, was du gerade eben sagst und entartet ist es schon gar nicht. Pass doch mal auf, was du sagst. Also habe ich das verstanden, dass wir uns da besser vernetzen können, das sind ja nicht nur die geldpolitischen, sondern auch die anderen Gruppen da, Europa und Co. Und aus meiner Sicht wäre ich schon optimal dafür da, wenn man nächste ist ja nicht gerade mit Wahlkampf dann wieder, sondern das, also auch trotz Europawahl dann, aber ich denke, da kann man die mehr inhaltlich im kleineren Kreis auch nutzen, um da irgendwie wieder zueinander mehr zu kommen, denke ich mal, aufeinander zuzusteuern. Oder man kann auch eine extra dann anderes Label statt der EUBICON dann auch, aber ja, jetzt so sehe ich das. Das war gar nicht das Thema. Die Frage war gerade, ob man die AG-Ausrichtung strategisch ändert. Das hat mit der EUBICON und den Vernetzen nichts zu tun. Ich verstehe das jetzt echt nicht ganz. Egal. Zweite Meinungsbild noch machen? Ja, Meinungsbild 2. Ab 78 steht das Meinungsbild und 80 und 82 könnt ihr abstimmen. Ich beantrage für die Zukunft, dass wir, wenn wir zwei Meinungsbilder haben, die auch gleichzeitig durchführen können. Wahrscheinlich sind sie auch gleichzeitig durchgeführt worden. Also ist natürlich klar, dass die oben mit Nein gestimmt haben, jetzt gar nicht mehr abstimmen können in der Frage 2. Ich würde sagen, noch 20 Sekunden. Enthaltung brauchen wir nicht. Wer nicht abstimmt, enthält sich. Okay, beende ich hier das Meinungsbild. Ich habe das Gefühl, dass halt viele noch gar nicht verstanden haben, worum es überhaupt geht und was das Ziel ist, weil sonst würden auch mehr abstimmen. Mein Vorschlag an Rolf und Cosmic, die ja da auch interessiert, der auch interessiert war an dieser ganzen Geschichte, wenn ihr wollt, dass dort irgendwas passieren soll in der AG, schlage ich vor, dass ihr zu einer der nächsten Sitzungen einen Antrag formuliert, über den dann auch abgestimmt werden kann, mit Wiki-Abstimmung und allem drum und dran. Möglichst konkret dann aber. Einem Beispiel vielleicht auch. Rolf, ich dich mal persönlich fragen, du hast das zweite Meinungsbild da eingestellt. Also so hätte ich es in etwa auch formuliert, aber warum stellst du das ein und gibst keine Meinung dazu ab? Habe ich. Ja, also ich kann es im Pad jetzt nicht erkennen. Du bist noch relativ braun, ne? Braun in der braunen Farbe. Ich sehe weder die Haare noch Seite. Also ich würde vorschlagen, wir lassen das einfach mal sacken und gehen zum nächsten Punkt. Da stimme ich dir zu. Kommen wir zu Top 2, ist auch von Rolf. Ja, also ich habe mich ja über die Mailingliste schon überschwänglich zu diesem Antrag nachhaltige, gemeinwohlorientierte Finanzpolitik geäußert. Schon vom Titel ist ersichtlich, dass er sich halt auch mit Fragen, Themen beschäftigt, inhaltlich, die halt im Fokus unserer AG stehen. Deshalb wollte ich zum einen noch einmal hier die Aufmerksamkeit darauf lenken, mit der Bitte, sich, wenn man meint, da produktiv einen Input liefern zu können, an der weiteren Ausgestaltung zu beteiligen. Der Link entsprechend dazu ist vorhanden. Wischer hat da schon ganz tolle ins Detail gehende Anregungen reingeschrieben. Und ja, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass wir hier, da ja auch heute nicht viele Tagesordnungspunkte vorhanden sind, vielleicht auch inhaltlich nochmal möglicherweise auch nach Schließung der Sitzung darüber sprechen wollen. Ja, Rolf, ich möchte auch hier nochmal sagen, besten Dank. Es freut einen natürlich, wenn man so eine Resonanz kriegt. Und ich würde mich auch freuen, wenn andere und auch ganz egal, welche Stimmen, auch kritische Stimmen dazu beitragen. Normalerweise versuche ich ja in Gruppen zu arbeiten, aber aufgrund der Situation, dass man einerseits von den Prioritäten her eher Wahlkampf machen sollte, andererseits aber läuft die Zeit davon, beziehungsweise das Zeitfenster geht zu, nämlich die Anträge noch ins Lime-Server zu bekommen, haben mich dann dazu bewogen, die Sache mal selbst zu formulieren. Aber ich hoffe, ich habe hier die Diskussionen in der AG aufgegriffen und dann in Worte gefasst. Ist natürlich schwierig jetzt bis Samstag, glaube ich, noch, ne? Das noch irgendwie weiter zu überarbeiten. Das Ergebnis wird wohl sein, dass halt ein Text halt einfach so in die Emi reinkommt. Ne? Also ich habe ja selber auch was dazu geschrieben, habe jetzt aber auf die Rasche nicht gefunden, dass du das irgendwie mal überdacht hast und irgendwo noch versucht, das mit einzupflegen. Darf ich dich fragen, war das über die Mailingliste oder welchen Punkt war Nein, das? Nein, Zeile 85 in dem Pad. Das mit dem BIP, mit praktisch mit dem Wachstum beziehungsweise mit den Lohnstückkosten, das war für mich eigentlich ein anderer Aspekt. Hier wollte ich mich einfach nur um jetzt Finanzpolitik kümmern und Finanzpolitik im Sinne von A, die steuerliche Seite, B, die Ausgabenseite. Und das, was du ansprichst, da hatte ich auch schon mit verschiedenen anderen Leuten gesprochen, ob man nicht einen Antrag reinbringt, der, sag mal, deutlich, ich sag's mal einfach so, deutlich radikaler formuliert, was wir hier diskutiert haben, in Bezug auf, da gibt's eine Rubrik, ich glaube, die heißt Zukunft des Euro. Und glaube ich, da würde ich schon sehen, dass praktisch hier den Aspekt, den du ansprichst, nämlich Lohnstückkosten und so weiter, untergebracht werden sollen. Entweder ist das beantworten oder auch trotzdem noch nicht? Naja, ich denke schon, dass es eigentlich in dieses gemeinwohlorientierte Finanzpolitik für Europa mit reingehört, um die Menschen auch mal, also die Leser dieses Antrags auch mal zu sensibilisieren, was denn passiert ist die letzten 15 Jahre in Europa durch die unterschiedlichen Lohnpolitiken, gerade was wir hier in Deutschland gemacht haben. Und dass man ruhig fordern könnte, dass so etwas, ja, auf Deutsch gesagt, reguliert werden sollte. Ja, es gab ja eigentlich eine Quasi-Regulierung, an die wir uns nun mal nicht gehalten haben. Dieses 2% Inflationsziel, was, auf was sich alle Staaten mal geeinigt haben. Aber gut, wenn du meinst, dass es nicht mit reingehört in das Thema, dann lassen wir es halt. Das wäre für mich jetzt im Gegensatz zur Finanzpolitik, wäre für mich das stärker praktisch Wirtschaftspolitik jetzt im allgemeineren Sinne. Ich könnte jetzt beispielsweise nicht sehen, wie die Finanzpolitik das, was du ansprichst, jetzt die Lohnhöhe bzw. den Lohnkostenindex beeinflusst. Die können natürlich ihren Leuten mehr Geld bezahlen und so praktisch zu dieser Reallohnsteigerung beitragen. Das ist natürlich klar. Ja, Schleswig-Holstein macht das gerade vor. Ne? Schleswig-Holstein hat gerade einen Mindestlohn für die Landesbeschäftigten gesetzlich festgelegt und auch die, ich sag mal, alles, was mit in dem Bereich dazugehört, wie zum Beispiel Essen auf Rädern und was weiß ich nicht alles. Also das sind alles Sachen, die jetzt in Schleswig-Holstein in Gesetz gegossen wurde. Du könntest vielleicht einen Satz finden, und zwar in Zeile 25, da habe ich geschrieben, die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten verbessert. Und wenn du so willst, die Löhne gehören auch mit zu den Arbeitsbedingungen. Ja, das wird die wahrscheinlich noch mehr interessieren als die Arbeitsbedingungen an sich, eher auch die Löhne. Aber wie gesagt, das ist auch alles viel zu kurzfristig. Dein Antrag ist ja schon so komplex und durch, also wenn man das jetzt alles noch durchdiskutiert und einarbeiten will, das schaffen wir bis Samstag nicht. Ja, ich hatte eine Wortmeldung, ist vielleicht jetzt übersehen worden, weil Stimmbürger zwar gepostet hat. Ja. Ich hatte heute Nachmittag mit Thomas Weiß gesprochen, der heute Abend leider nicht da sein kann. Der hat ja gestern ein Zimmergespräch einberufen, bei dem ich leider auch nicht teilnehmen konnte. Ich habe ihn aber heute Mittag, wie gesagt, gesprochen und da ging es ja darum, zu besprechen, wie unsere Anträge, die wir in die INI eingebracht sind, die ja teilweise widersprüchlich sind zu dem Euro EU Sixpack, was ja hineingekommen ist, und auch die neue Überarbeitung von Hamburger Frank und Hetty. Wie ist man denn gestern Abend auseinandergegangen, dass man da konkurrierend jetzt fährt? Ja, ich war gestern dabei, also 7 und 8 bleiben so, wie sie sind. Das bedeutet, es ist konkurrierend. Ja. Mir fällt natürlich auf, erstmal bedanke ich mich allen, die überhaupt hier Anträge gemacht haben und das Antragsportal hat sich ja echt gefüllt. Beim Themenschwerpunkt die Zukunft des Euros haben wir keine Positionsbeziehung als AG. Da ist natürlich schon ein großes Fragezeichen oder Ausrufezeichen, was sich daraus ergibt. Ja, weil wir uns ja mehr in dem Bereich Wirtschaft eingetragen haben und ich weiß auch gar nicht, wer damals diese Punkte so festgelegt hat. Dann fällt der Punkt halt raus. Ne? Gibt es da überhaupt Anträge in dem Bereich Zukunft des Euros? Ja, da gibt es ein paar. Okay, ja. Gut, wir haben halt festgelegt, wir wollen es in dem Bereich Wirtschaft und nicht Zukunft des Euros machen. Hier ist mal der Link für alle, die hier sind, von der gesamten INI. Kann sich jeder machen. Also aufgrund der Tatsache, dass sowohl der Thomas hier deutliche, wie gesagt, Widersprüche sieht, der Patrick vor kurzem von den Schuldenschnitten distanziert hat und auch andere da ein unwohles Gefühl haben, nehmen wir das jetzt einfach so in Kauf, dass wiederum das Sixpack so dargestellt wurde mit 32 und mit Nummer 64 schon zuvor und eigentlich nicht vollständig zufrieden damit sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, die Frage ist, was passiert jetzt? Es ist jetzt so, das ist die INI. Das heißt, die INI wird jetzt erstmal durch die Lime-Survey-Umfrage gehen und dann fliegen halt einige Punkte raus. Es kann sein, dass eben unser mit rausfliegt, weil das ja konkurrierend ist zu 32 und 64. Deswegen können wir das ja trotzdem noch beim BPT normal als normalen Antrag mit einreichen. Wo ist das Problem? Na, erst einmal erkennen die ganzen Piraten draußen nicht, wenn wir zwei Punkte Wirtschaft, also zwei Unterpunkte bei Wirtschaft einbringen und unsere AG bei der Punkt des Euros gar keinen Beitrag, oder sagen wir mal, wir würden uns dann hinter die Nummer 32 und 64 wieder stellen. Das sind jetzt keine Leute, die sich mit dem Geldsystem, wie du weißt, in unserer Partei auseinandersetzen, sondern ja, das ist dann, ich denke, schon auffällig, wenn wir keine Position beziehen. Auch wenn wir das noch bis zum Bundesparteitag natürlich nachholen können. Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen. Ich sehe da nicht so das Problem. Andere Wortmeldung? Ich hätte schon gedacht, dass wir von gerade von der AG Geldordnung da auch ein bisschen deutlicher und vielleicht auch noch unter den einen oder anderen Antrag. Ich habe nur noch die Idee, bitte, wenn ich es schaffe. Es sind ja auch ein Stück weit ein Test. Ich halte es gar nicht so schlimm, dass man einfach mal die Chance nutzt und sagt, okay, wir formulieren einmal eine Position klar und deutlich und gucken, wie die Resonanz bei den Piraten ist. Nämlich die Chance, dass so viele Leute befragt werden, ist ja nicht so groß. Und was mir noch so vorschwebt, ist, dass man gerade das, was wir vorhin oder gerade angesprochen haben, nämlich die Zukunft des Euros, wie können wir denn überhaupt noch retten? Was sind da die Ansatzpunkte? Und da würde ich beispielsweise auch den Ansatz mal versuchen zu testen, dass man tatsächlich sagt, wir wollen in Richtung auf Geldschöpfung nur in der Hand der Zentralbank gehen. Und das ist praktisch der nächste Punkt, kann dann sein, dass man sagt, den Geldschöpfungsgewinn zu einem großen Teil einmalig realisieren. Und da könnte man bei Deutschland und auch in Europa, könnte man ungefähr die Hälfte der Schulden auf diese Weise wegkriegen. Und das wäre natürlich schon mal ein Riesenbefreiungsschlag für viele Nationen. Und wenn man dann in einem dritten Schritt noch sagt, okay, das Ganze wird flankiert mit einer nachhaltigen Finanzpolitik oder wird dann darauf aufgebaut, dann könnte ich mir vorstellen, plus dem Aspekt, den du jetzt noch beschrieben hast, nämlich mit den Lohnkosten und so weiter, dann sehe ich einen Silberstreifen am Horizont, den Euro vielleicht doch noch zu retten. Der Matthias, wir haben heute Mittag schon einmal drüber diskutiert, hat zu Recht eingewandt, weil ich ja die Sache ein bisschen kritisch sehe, dass Großräume wie Indien, China, Russland etc., die haben ja auch eine Währung und die kommen ja auch zurecht. Ich möchte nochmal vielleicht Bene und den Wischer anfragen, weil ihr habt doch auch Kritik an dem EU-Sixpack-Modul 3 gehabt. Machen wir nichts Eigenes oder belassen wir es bei den zwei in der Wirtschaft stehenden Anträgen, die Rudi genannt hat? Bis wann ist die Frist? Samstag. Ja, zumindest mit minimalen Veränderungen kann man da schon noch was machen. Das ist ja ruckzuck gemacht. So. Also die Kritik wurde gestern auch ausführlich geäußert. So ist es nicht. Aber es steht natürlich jedem frei, da Anträge reinzustellen oder drin stehen zu lassen. Und wenn man jetzt was Eigenes macht, dann kann man natürlich sagen, ja, kann man die anderen Anträge oder Teile der anderen Anträge quasi schlecht finden. War der Nico Kahn eigentlich gestern da? Wer? Der Nico Kahn. Nein. Also der Wischer hat doch auf dem Geldsystem-Piraten-Blog mal ganz wunderbar herausgearbeitet, was die eigentlichen Probleme der Euro-Krise darstellen und dass eben die Frage beibehalten des Euro oder nicht nicht die Kernfrage ist, sondern eben das, was er da dargelegt hat. Und so gesehen ist das mit der Frage des Zukunft des Euros halt nur das mittelbare Problem. Und wenn wir jetzt hingehen würden und einen Antrag so ausarbeiten, der darstellt, dass eben die gegenwärtige Politik nicht dazu geeignet ist, den Euro zu retten und dass wir einen Plan B brauchen, dann würden wir uns als AG auch nicht dahingehend äußern, dass wir jetzt zu einer angenommenen Mehrheitsmeinung der Piratenpartei als Ganzes konträr gehen. Matthias? Ja, ich fand diese Antwort von Wischer, die er ja in Bezug zu Maltes Entwurf, der ja jetzt mit der 70 im Antragsportal steht, entworfen hat damals, eine sehr gelungene Antwort. So wie ich mich erinnere, 3-4 andere nehmen mir ebenfalls das mit plus 1 unterstützt. Wischer. Malte hat ja einen Versuch gemacht, von der INI und der AG Europa kommend auch zu hören, was wir machen, um unsere Einwände zu gewichten. Und ich habe ja selbst mehrere Gespräche mit dem Skype lange geführt. Aber wenn man jetzt sieht, was bei 70 herausgekommen ist, dann hat er diese Einwände zwar gelesen, Wische, aber nicht vollumfänglich dann berücksichtigt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wischer liest noch. Bene? Ich ziehe zurück. Was soll ich dazu sagen? Ja, hat er nicht. Ich habe aber selbst mit ihm noch nie drüber gesprochen. Und er hat auch, also was heißt hat er nicht? Er hat ja auch andere Dinge reingestellt, die fast seinem eigenen Antrag auch so ein bisschen widersprechen. Also ich weiß nicht, was seine Strategie ist. Naja, also wenn es uns nicht möglich, hier eine Einheitsposition zu entwickeln, in der die sich alle hier stellen können, dann bleibt nichts anderes übrig, als dass Teilgruppen wirklich hier in diesem Bereich noch Anträge selbst hineingeben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber bisher hatten wir in der Vergangenheit nie eine einheitliche Position zu dieser Frage. Hast du denn eine klare Aussage, beziehungsweise könntest du einen Antrag stellen? Ich denke ja, dass er das kann. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Nein, ich halte es einfach mal fest. Also es wirkt nach außen irgendwie nicht, also irgendwie ist das inkonsistent, wenn die AG, die Geld- und Finanzpolitik macht, in dieser Frage hier keine Antwort gibt, also zum Euro. Also das wirkt irgendwie merkwürdig. Ich bin jetzt nicht derjenige, der auf den letzten Drücker jetzt unbedingt da was einmachen will, schon gar nicht alleine, wie das der Arne und andere jetzt gemacht haben. Aber Chapeau und vielen Dank dafür, dass ihr euch da hingesetzt habt, obwohl ihr am Sonntag noch nicht mal angefangen hattet. Aber ja, jetzt stehen halt die Anträge vom Sixpack drin, von Hamburg, Frank und Hetti, von MCS, die von Horst will ich jetzt hier gar nicht erwähnen, da haben wir ja schon unsere kritische Meinung, Arne und ich mindestens gut getan, Bene, du auch. Aber irgendwie fehlt das einfach hier. Also da können wir anschließend ja kaum den Anspruch irgendwie erheben, dann noch mitreden zu wollen, wenn wir es hier nicht schaffen, eine Position zu beziehen. Ja, spannend also finde ich bei der ganzen Geschichte übrigens auch, das sind zwar alles ganz tolle Anträge, aber nicht einer berührt den Kern des eigentlichen Problems, was wir haben in der Eurozone. Also du meinst, Richer sollte da eine Formulierung reinnehmen und lieber hier vielleicht ganz kurz per Meinungsbild auch abstimmen können heute Abend und dann eben sozusagen einen Wischer-Antrag, der uns mit der AG dann eben unterstützt wird, da reinzugeben. Was haltet ihr davon? Also im Notfall muss es ja keine Einheitsmeinung sein der AG. Es können ja auch zwei verschiedene sein. Aber dass die AG überhaupt Stellung bezieht mit ihren Mitgliedern in dieser Frage, das erscheint mir wichtig. Wischer, wärst du denn bereit, da etwas zu formulieren? Rudi, darf ich noch mal fragen? Meinst du jetzt dezidiert das Auseinanderfallen der Löhne und Produktivität? Bunky, vorsichtig. Ja, genau. Unter anderem. Ja, Das ist ja das, was ich vorhin auch gesagt habe, dass ich der Meinung bin, dass die AG, ich sag's mal so, an eine Zusammenfassung von so Schlüsselpunkten doch haben sollte. Also wir haben ja einen Antrag drin. Das ist der mit der Finanzierung. Und wenn man theoretisch das machen würde, dann hat man ja erstmal diese Schuldenproblematik der Staaten gelöst. Dann kann man sich überlegen, wie ist es mit den wirtschaftlichen Geschichten? Das wird sich damit möglicherweise nicht sofort erledigen, auch nur wenn man da Geld reinwirft, weil irgendwie eine Wirtschaft sein muss, wie auch immer. Und ist aber ein Wirtschaftsthema, ja. Also das hat jetzt nichts unbedingt mit dem Euro zu tun, sondern allgemein Wirtschaftstheorie. Das Einzige, was man sich nur überlegen kann, ist das, was Rudi angesprochen hat mit den Ungleichgewichten. Das hatte ich ja gestern schon mal angesprochen. Man könnte natürlich, der Antrag ist auch relativ schnell gemacht, sagen, ja hier, Leistungsbilanzunterschiede innerhalb der Eurozone müssen durch Zahlungen ausgeglichen werden. Ja, aber es fehlt doch der entscheidende Punkt. Also ich zitiere jetzt mal Strauper, der hat ja seine neoklassischen Fundamente, ist einer der wenigen Wissenschaftler, die in Frage stellen und der jetzt zurückgeht auch in die Forschung, seine Position abgibt als Leiter der WWI in Hamburg. Und der hat vor wenigen Tagen einen entscheidenden Beitrag, ich weiß nicht mehr in welcher Zeitung, geschrieben, aber auf jeden Fall hochinteressant. Er hat gesagt, der Umkehrpunkt, Point of No Return beim Euro, ist längst hinter uns. Und dann soll eine Grundsatzfrage, akzeptieren wir das? Sagen wir, nee, also wir können genauso da wieder Umstand zurückklettern wie ein Bergsteiger und das wieder rausmachen. Schon mal allein diese Grundsatzfrage wäre doch wichtig, wie wir die beziehen hier. Also der Sixpack und MCS und so weiter haben das klar bezogen, diese Stellung. Das, ja, dann machen wir jetzt halt mal ein Meinungsbild, C, oder wie? Einfach mal pro und contra Euro. Mach mal einfach mal Meinungsbild. Lass mal, das haben wir x-mal gemacht, Axel erst. Das, was da eben gesprochen worden ist, kann ich das als einen Staatenfinanzausgleich verstehen, wie wir in Deutschland so einen Länderfinanzausgleich installiert haben, um die unterschiedliche Produktivität und Mondstückkosten in den Griff zu kriegen? Malte hat diesen Punkt aufgenommen in seinen Antrag, ja. Ja, wahrscheinlich meinen Vorschlag gemeint. Malte hat Länderfinanzausgleich geschrieben. Das halte ich für total katastrophal. Würde ich niemals machen. Bei mir, das, was ich mir vorstelle, ist, dass man nur die Leistungsbilanzsalden ausgleicht. Und das muss nicht durch direkte Zahlung geschehen, sondern der Staat, der die Überschüsse hat, kann sich überlegen, wie er die ausgleichen will. Also entweder, indem er seinen Bürgern sagt, ihr kauft den Scheiß jetzt oder so. Oder indem er Direktinvestitionen dort anleiht oder was auch immer. Oder auch natürlich Zahlungen macht. Das war jetzt ein guter Punkt, Wischer, aber ich wollte nochmal eigentlich auf den Punkt No Return heißt, gibt es eine Lösung nur mit dem Euro, egal wie wir die jetzt konstruieren werden, oder gibt es für uns eine Lösung ohne den Euro? Okay, also das ist meine Ansicht ganz eindeutig. Ich schließe mich da den Ausführungen und Aussagen von Nikolai an. Diese verfluchte Globalisierung oder diese globale Betrachtung, die Welt ist kleiner geworden, gilt. Und um dem Dollarraum und dem asiatischen Währungsraum ein gleiches Gewicht entgegenzusetzen, das ist der Euro. Wird der Euro wieder aufgelöst in Einzelwährung, dann spielen die uns alle gegeneinander aus, wie dies momentan die Ratingagenturen tun, weil wir keine Eurobonds haben. Also dieses große Gewicht. Niemand wird einen Währungsraum Euro angreifen, der ein Gewicht hat, der genauso groß ist wie die anderen. Oder auch Südamerika dann nachher eine Währung. Ganz kurz dazu, Matthias, die spielen uns nicht nur deswegen aus, weil wir keine Eurobonds haben, sondern weil wir der einzige große Währungsraum oder auch Wirtschaftsraum sind, die sich nicht über die Zentralbank finanzieren, sondern über die sogenannten Märkte. Aber das ist ja jetzt im Übergangsstadium, wie wir alle wissen, im letzten Jahr. Ja, und das auch nicht. Über die Märkte finanzieren wir uns auch nicht. Ja, Der Euroraum ist auch wurscht jetzt. Der Euroraum ist von der Zentralbank her nicht zu Ende gestrickt worden. Es sind nach wie vor 17 Einzelzentralbanken mit einem Verwalter und Rat oben drüber, der EZB heißt. Und alle anderen Währungsräume haben das nicht. Die haben genau eine einzige Zentralbank. Ja, wir sind auch noch keine Haftungs- und Schuldungsmeldung. Entschuldigung. Als erstes Paul. Ja, ich mach's ganz kurz. Also ich möchte nicht haben, dass die Leitwährung Amerika oder Dollar so wirklich die Nummer eins dann so bleibt. Und ich finde schon, man könnte mit dem Euro da auch etwas entgegensetzen. Und darum sollte man ihn so lange wie möglich auch behalten und dann eben halt auch ein Konzept um den Euro herum aufzubauen. Das heißt natürlich auch, die EZB ganz anders aufzubauen und auch die zu legitimisieren. Und das wäre sehr, sehr wichtig. André. Ja, ich habe heute Dirk Müller gesehen, über eine Stunde auf cashcourse.de. Da hat er darüber berichtet, dass es sinnvoll wäre, direkt in Infrastruktur zu investieren, ohne Umweg über die Banken. Dann könnte man das Vermögen, was die Menschen angespart haben, erhalten. Und die, darf ich ganz kurz unterbrechen? Das hatten wir schon in Top 1. Haben wir schon drüber gesprochen und ich habe unten bei Sonstiges geschrieben, wenn Interesse besteht, können wir nach Ende der offiziellen Sitzung über dieses Video gerne gemeinsam diskutieren. Okay. Also bleib da, dann reden wir nochmal darüber. Ich hatte gerade noch ganz kurz was im Kopf, was Wischer sagt. Also ich finde auch den Vorschlag des Länderfinanzausgleichs, was wir in Deutschland haben, auf europäische Ebene zu übertragen, völlig katastrophal. Ich habe gerade einen Artikel gelesen von Karl May von der Gruppe Alternative Wirtschaftspolitik, der am Ende gesagt hat, diese Leistungsbilanzüberschüsse könnte man auch ausgleichen durch eine Exportsteuer. Auch mal so eine Geschichte, über die man mal nachdenken könnte. Aber ja, ich glaube trotzdem sind das alles nur Sachen, die an den Symptomen rumgebastelt wird und nicht die Ursachen bekämpft werden. Und ihr wisst, ich bin Flassbeck-Fan und ich glaube, er hat das richtig erkannt. Und vielleicht schaffe ich in den nächsten zwei Tagen dann auch nochmal einen Antrag zu formulieren. Bin ich dran? Ja. So, also würde, glaube ich, schon einen Antrag auf Meinungsbild mal machen wollen, ob wir, wie gesagt, all die Lösungen, die wir hier seit Monaten diskutieren, in den Detail, auf der Detailebene, kann man die ja einbringen in diese ganze Lösungskonzeption. Aber ich würde schon heute Abend wissen, am Samstag, wie gesagt, geht die Antragsportal, wird's geschlossen, ob wir hier diese Lösung, die wir uns vorspielen, im Einzelnen, die wir bisher evaluiert haben, ob das eine Lösung mit dem Euro sein wird, also für den jeweiligen, oder ob das eher eine Lösung ohne den Euro sein wird. Dieses Meinungsbild würde ich gerne mal beantragen. Ja, willst du das formulieren? Das habe ich ja eben schon gesagt. Ja, irgendjemand muss es jetzt tippen. Soll ich das machen oder was? Ich hätte da ich mich jetzt nicht so spontan für Ja oder Nein entscheiden würde, könnte aber beides verbinden. Man könnte sagen, ja, generell würden wir ihn gerne halten. Wenn aber die Politik nicht in der Lage ist, die dafür notwendigen Maßnahmen in unserem Interesse oder in unseren Vorstellungen umzusetzen, dann sei es möglicherweise besser, nationale Währungen wieder einzuführen und den Euro als Oberwährung zu belassen, zum Beispiel. Ja, so kann man es formulieren, Alter. Ja, das ist ja genau der Wischiwaschi, der jetzt immer läuft. Ja, aber so ist ja, es doch. Also so ist doch die Position. Also so ist, wo wäre wirklich meine Position? Ich meine, ist halt Wischiwaschi, ist halt so. Nein, du musst erklären, wie du regional, also Länderwährungen, wie sie früher waren, im Euro ausgleichst. Und das kannst du nur entweder zahlen oder den Euro auflösen. Und das ist genau die Frage, will man das zahlen und Abhängigkeiten noch zusätzlich schaffen? Oder will man den nationalen Währungen damit auch wieder denen sozusagen die Hoheit über ihre Währung zurückgeben, die man ihnen genommen hat? Das ist die Frage. Ja, natürlich haben die dann die Hoheit wieder. Ja, das hat ja viele Vorteile für die Länder, die sie jetzt eben nicht haben. Ja, wer ist jetzt dran? Ja, die dritte Möglichkeit ist ganz schwer vermittelbar, scheint auch utopisch zu sein, ist, man macht keinen Finanzausgleich, Staatenfinanzausgleich, man werkelt einfach so weiter, Deutschland bleibt Export, Überschüssler, kassiert einen Haufen Geld, was machen wir damit? Sowieso nur anlegen. Und der utopische Gedanke dabei ist, dann steigen halt die Schulden, insbesondere die Staatsschulden. Und die werden in ein Moratorium gelegt mit Ende 0 oder 0,15% Zins, also 1,5 Promille Zins. Und dann warten wir einfach mal 100 Jahre ab, was sich verändert. Und dann werden wir möglicherweise feststellen, dass Portugal mit einmal auch zu einem größeren Umfang ein Exportland wird. Also diese Möglichkeit, lass die Geldvermögen steigen, lass die Schulden steigen, aber nimm bitte die Zinsen raus beim Staat. Also das ist die dritte Möglichkeit, die ich sehe. Die ist nicht nur theoretisch, die ist auch praktisch möglich, nur ist sie zurzeit undenkbar. Und sie ist auch irgendwo kritisch aus meiner Sicht, weil du der Umverteilung, die stattfindet und die dadurch auch ja, demokratiegefährdende Situationen erzeugt, aus meiner Sicht, Tür und Tor öffnest, ja, weil die hört ja nicht auf. Die hört auf, wenn du da das ganze System zurücksetzt und zurück umverteilst. Und ich glaube, dieses Problem ist das eigentliche Problem und für sowas bräuchten wir eine Antwort. Die Zurückumverteilung überhaupt, die Umkehrung der heutigen Einkommensschere, die immer noch weiter auseinander geht, dass die wieder zusammengeht, sowohl im Euroraum als auch innerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland, wie des Gebietes der Franzosen, wie des Gebietes der Spanier. Das ist das, was völlig unabhängig vom Geldsystem gelöst werden muss. Und wie das in der Vergangenheit gelöst worden ist, das können wir in der Geschichte nachlesen. Das ist immer wieder gelöst worden. Da bin ich ganz bei dir, Axel. Aber noch einmal, all diese Unpunkte, auch die wichtigsten, die du eben hast, muss jetzt jeder persönlich oder sollte oder nach meinem Wunsch jeder mal eine Antwort für sich geben, ob er das, wie gesagt, mit dem Euro oder ohne. Keiner wird da anschließend festgenagelt, haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Es ist bloß eine Bestandsaufnahme, wie es halt im Augenblick aussieht und wer da zu welchem Ergebnis für sich selbst kommt. Mehr ist das jetzt nicht. Okay, und danke. Nicht das so habe ich auch verstanden, diese dritte Variante, eine Bestandsaufnahme von Möglichkeiten. Bene wollte noch was sagen. Wir können in der Zwischenzeit das Mahnungsbild ab Zeile 91 schon mal ausfüllen. Also meines Erachtens kann es in der momentanen Lage nur einen Weg geben. Wir stehen zum Euro. Ja, es gibt in der Eurozone gibt es kein einziges Land, wo es eine Mehrheit gibt, den Euro abzuschaffen. Und ich sehe auch erstmal kein ökonomisches Argument, das dafür spricht, den Euro jetzt abzuschaffen, sondern es liegt einfach am Betriebssystem, was für eine Politik gemacht wird. Und dann können wir ganz klar für eine andere Politik eintreten, wie wir die Leistungsbilanzungleichgewichte abbauen und so weiter. Und ich wüsste nicht, warum man diese Diskussion jetzt zum 100.000. Mal aufmachen muss. Wir befassen uns jetzt schon 100.000 Mal. Stellt ihr euch hier im Mampel die Frage, Euro ja oder nein? Ihr kommt so nicht weiter. Matthias stellt sie. Bene, dann schau mal, ich fahre im Moment zwar nicht viel Kilometer, aber durch Dörfer, und wenn ich da sehe ich nette blaue Plakate mit weißer Schrift, da steht überall so drauf, der Euro spaltet, der Euro, der Euro, der Euro. Das ist natürlich auch von hier mit geprägt, dass dieses immer wieder auf den Tisch kommt. Ja, aber dann muss man auch mal eine Entscheidung treffen und sich mal zu irgendwas bekennen, damit man auch mal was im Wiki hat. So. Ich meine, dass man halt einen Beschluss hat, so wie man es bei den anderen Themen gemacht hat. Nein, das brauchen wir gar nicht, Bene. Einfach, dass in dieser entscheidenden Frage seit 18 Monaten dieser AG genau sie handlungsunfähig ist im Prinzip. Wir können uns im Detailbereich überall total verständigen, haben da unheimliche Fortschritte erzielt, aber in dieser jetzt, wie wir die all das, was wir gelernt haben, lösen wollen, mit oder ohne den Euro, ist einfach so grundsätzlich. Und jetzt gerade, wenn wir ein europäisches Wahlprogramm machen, spätestens jetzt ist das eigentlich, muss das klar irgendwie werden, ob wir das eine oder das andere einfach beabsichtigen. Und ja. Da stehen wir einfach, jeder einzelne von uns, vor der Entscheidung, da Farbe bekennen zu müssen. Ja, dann machen wir halt eine Wiki-Abstimmung oder wie wirst du das irgendwie danach ein Fazit haben? Ich weiß nicht, was du dann am Ende haben möchtest. Glaube ich, bin dran. Auf jeden Fall eine Wortmeldung reingeschrieben. Aber Bunky ist, glaube ich, noch vor mir. Ah, okay, danke. Ja, guten Abend erstmal. Hört man mich? Ja. Ja, also die Frage jetzt, ob Euro ja oder nein. Also ich würde jetzt mal der Dirk Müller als Euro-Gegner identifizieren. Aber auch er sagt ja, der Euro soll erhalten bleiben. Also die Frage ist doch wohl eher, sollen parallel oder komplementär oder alternativ, oder es ist ja gestern durchdekliniert worden, Währungen parallel dazu eingeführt werden oder nicht? Das ist wahrscheinlich die zielführendere Frage. Ja, finde ich auch, ja. Nee, die Frage ist, wenn man sich entscheidet, dass eben die Krisenlösung ohne den Euro sinnvoll wäre, dann kommt die zweite Frage, wie sollte man das dann umsetzen? Mit zum Beispiel einem EQ und parallelen nationalen Währungen oder Rückfall in alle nationalen Währungen, oder das wäre dann die zweite Frage. Und da, so sehe ich das jetzt mal aus dem Orbit heraus, ich sage so, wie ich das sehe, klare Bekenntnis zum Euro und klare Bekenntnis, dass drei Krisen zu lösen sind, die unter dem Begriff Euro-Krise herumgurken. Die Bankenkrise, die Geldvermögenskrise, umgangssprachlich Schuldenkrise und die Handelsbilanz-Produktivitätsunterschiedskrise. Hierzu gibt es verschiedene Varianten wieder, aber ganz oben drüber steht Ja zum Euro, aber auch lösen der Krisen, also die Geburtsfehler des Euros, jetzt im Nachhinein entsprechend wegoperieren. Genau, das ist es. Und jeder, der mich hier kennt, 18 Monate, der weiß ja, wie stark ich gegen diese Art und Weise, diese neoliberale Konstruktion der Währungsunion kämpfe und dass der Markt den Staat aufzwingt oder sogar als Richter herangezogen, wie das ursprünglich in der Konzeption ja gedacht war. Aber halt ohne den Euro da wieder zurückzuwollen, das passt nach meiner Meinung einfach auch jetzt für mich gefühlsmäßig nicht dieser Partei, in der wir sind. Das ich fühle das zumindest. Und jeder andere, der da wirklich das anders will, auch aus guten ökonomischen Gründen, muss das auch überlegen, ob er da Widerhall findet in der Partei. Natürlich kann man auch als eine kleine Minderheit da lange weiterkämpfen und so weiter, aber Ja, zumindest muss man das jeder für sich selbst mal überprüfen, nach meiner Meinung, weil die Positionierung der Piraten ist so eindeutig. Ja, so habe ich sie jedenfalls wahrgenommen und deswegen, für mich ist sie gedeckt mit meinen eigenen persönlichen Positionen. Ich wollte bloß kurz eine Meldung geben. AG Europa findet in Zeile 75 eine wichtige Abstimmung statt. Im Mumble-Chat ist der Link für die Mitglieder von der AG Europa. Und zwar, was für ein Europa wir wollen in den nächsten 20 Jahren, richtig? Ja, genau. Fragt euch bitte ein, die AG Europa-Mitglieder, oder kommt's hoch, je nachdem. Also ein Europa der Regionen oder ein Europa der der Bundesstaaten, die heute die Nationalstaaten darstellen. Das dürfte die Abstimmung dann sein. Man kann es auch anders umschreiben. Also okay, kann ich mal einbrechen, weil wenn wir über AG Europa sprechen wollen, dann sollen bitte die da abstimmen wollen, hochgehen. Eine Frage habe ich in Zeile 100, habe ich zweimal die gleiche Farbe mit plus 1. Hat sich da einer doppelt eingetragen? Axel, ich sehe auch nicht deine Abstimmung, oder? Bitte? Ich habe jetzt nicht gesehen, dass Axel mit abgestimmt hat, obwohl er nicht. Ja, das kann er sich doch selbst entscheiden, ob er abstimmt oder nicht. Ist doch sein Ding. Kannst du keinen dazu zwingen. Nochmal die Frage, ich habe zweimal plus eins in der gleichen Farbe. Ist da doppelt abgestimmt worden? Also ich, Entschuldigung, aber Axel. Dass es die gleichen Farben sind. Axel hat ja seine Position hier eindeutig wiedergegeben, ob er jetzt da steht oder nicht steht, ist jetzt eigentlich egal. Wobei bei einem Meinungsbild auch diejenigen hier eine Meinungsäußerung machen können, die nicht normalerweise stimmberechtigt sind. Das für Axel Wische. Also ihr könnt hier bei Meinungsbildern abstimmen. Also ich glaube, ich wäre jetzt eh dran gewesen. Ich finde das ganze Meinungsbild ziemlich unnötig, wie seit 18 Monaten. Es ist ja völlig egal. Wenn es zwei unterschiedliche Meinungen hier gibt dazu, dann sollen diese Gruppen sich doch zusammen organisieren und Lösungsansätze in ihrem Bereich finden und beides präsentieren. Ich finde, man muss doch hier nicht alles irgendwie quasi gleichschalten und irgendwie eine gemeinsame Kollektivmeinung. Was ist das wieder? Ist das wieder Selbstwertfindung der AG? Ja, dass man das Gefühl hat, wir haben eine kollektive Meinung. Ich finde, in solchen strittigen Punkten, wo es auf beiden Seiten Lösungsansätze gibt, darf man nicht so pauschalisiert einfach jetzt irgendwie eine Seite dann dicht machen. Also von daher, es ist, wie es ist. Seit 18 Monaten ist es indifferent, wie man sieht. Okay, das Meinungsbild ist beendet. Gibt es noch Redebedarf zu dem Top? Das Top war eigentlich nachhaltige, gemeinwohlorientierte Finanzpolitik. Ja, zu dem Top habe ich, zuerst einmal muss ich diese Rede von Piratus leider mal zurückweisen. Es ist auf keinen Fall hier eine Anklärung, eine irgendwie Inklusion oder eine Gleichhaltung oder sonst irgendwas geplant, sondern das Thema ist einfach so wichtig. Und wenn dann zwei Anträge raus, genauso wie du geschrieben hast, dann ist das einfach der Fakt. Und dann werden zwei Anträge halt oder zwei Positionen von der AG kundgetan, weil die AG halt nicht in der Lage sind, die Frage einer Stimme zu spielen. Das ist ja keine Tragik. Aber jetzt, das Europawahlprogramm ansteht, ist nach meiner Meinung keine Zeit mehr, das vor sich herzuschieben, so wie wir seit 18 Monaten das gemacht haben. Diejenigen, die sich im Pad eingetragen haben bei der AG Europa, wenn die nicht anwesend sind, werden diese Stimmen annulliert. Geht schon wieder los mit Gummibärchen. Erklär nochmal, was da jetzt Sache ist. Das heißt, man sollte hochgehen oder wie? Doch, das Post mal, hat er schon wieder weg. So ganz einfach, wenn du jetzt in der AG Europa mitarbeiten möchtest, dann gehst du da hoch. Nee, du kannst ja auch von das Pad durchlesen und da ist ja auch der Link und da kannst du ja auch dazu abstimmen, ob es. Nein, kannst du nicht, Paul. Genau, das ist der Punkt. Du gehst da jetzt hoch oder du lässt es sein? Es hat keinen Sinn mehr, das wollen wir schon annullieren. Ich habe von dir abgestimmt, das geht auch. Ja, du bist schon wieder gestrichen worden, Paul. Ja, das ist ja der Punkt, Paul. Also, krass. Ich habe mich eingetragen, aber war halt jetzt, ne, vorhin war ich dabei, aber jetzt bin ich wieder runter und jetzt, jo, haben sie mich wieder rausgelöscht. Naja. Das ist das Demokratieverständnis in der AG Europa. So, noch ein Ergänzungspunkt. Ich will mich jetzt da auch nicht irgendwie aufregen, sowas. Der Antrag von Patrick, der ja mittlerweile massiv gegen den Schuldenschnitt und das opponiert und auch das klar geäußert hat, leider heute Abend nicht da, dass er sich von ihm distanziert. Und das sowohl bei mir, bei Bien, als auch ich und bei Thomas Weiß eine gewisse Resonanz gefunden hat. Ich hoffe, das habe ich richtig wiedergegeben. Seine Bruttogeldvermögenssteuer ist ja eigentlich die Alternative zum Schuldenschnitt bei Staatsschulden. Wollen wir den einbringen noch in die INI gemeinsam? Können wir uns dahinter wieder versammeln, wie wir es ja vorher schon immer gemacht haben? Du willst jetzt eine Abstimmung über zwei Tage machen? Nein, man kann ja auch mal es sein, dass wir hier das einfach informell besprechen und einige von uns das dann einstellen, wenn das hier so läuft. Aber nicht, dass jedes Mal eine Abstimmung hier zwingend notwendig ist. Du kannst auch unter deinem Namen den Antrag da einstellen. Wo ist das Problem? Also ich wollte sagen, wie wir dazu stehen. Das war meine Frage. Und nicht jetzt eine Abstimmung hier beantrage. Ich verstehe das. Ja gut, okay, wenn du ein allgemeines Meinungsbild so haben willst, darüber kann ich das nachvollziehen. Aber ich will, irgendwie wird es teilweise auch nicht verstanden, was diese INI ist. Also hier kann jeder. Und wenn er nur reinschreibt, ich bin dafür, dass die Piratenpartei aufgelöst wird, dann ist das ein Antrag, der ist da drin. Heute ist die letzte Sitzung von uns vor Vortragsschluss. Und ab jetzt nur darüber und reden. Wie lange machen wir das schon? Und wie lange reden wir schon über die INI? Und warum kommt das jetzt, 4 Tage vor Antragsschluss? Ja, ich habe genug andere Sachen zu tun gehabt. So, ja, gut, ich habe vorhin auch jedem gesagt, dass er jetzt gemacht hat. Und alle, die was gemacht haben, und ihr seht, was bisher drinsteht, die Hälfte wiederum von dem, was im Wahlprogramm steht, und einige haben sich gemacht, was zu machen. Wir haben auch etwas im Pad, das ist der Antrag von Patrick. Den haben wir immer für gut befunden. Gibt es irgendwie Widerrede dagegen, dass wir den wieder in die INI, oder was heißt wieder, jetzt in die INI platzieren wollen als Gruppe? Oder wollen wir das nicht? Wir können es nicht als Gruppe, wenn wir keine Wiki-Abstimmung machen. Punkt. Was sind die Meinungen dazu? Dann machen wir es einfach informell nur, dass man ein Meinungsblatt hat. Muss doch irgendwie gehen. Leider sind jetzt Patrick und Thomas Weiß nicht da, aber kann ich jetzt auch nicht einfach sagen, dass die es unterstützen würden. Ich verstehe überhaupt die Diskussion hier nicht. Mein Gott, schreibt doch Patrick eine Mail, er möchte bitte seinen Antrag noch mit in die INI mit eintragen. Oder frage ihn, ob er was dagegen hat, wenn du in seinem Namen das da einträgst. Also ich verstehe echt jetzt diese ganze Fragestellung nicht. Und ich verstehe nicht, warum du dich da aufregst. Ja, weil es Schwachsinn ist, was du hier machst. Das kostet nur Zeit. Ja, meinen die anderen, dass das jetzt Schwachsinn ist, was ich gerade mache? Oh, ich glaube, passt wieder was. Ist doch jetzt egal. Matthias, du hast gerade gefragt, ob die Leute dazu eine Meinung haben und... Ja, der Rudi tut ja dauernd dazwischen funken, dass es so eine Antwort kommt von irgendjemand. Ja, wir können ja jetzt nochmal aufhorchen, ob jemand die Bruttogeldvermögenssteuer gut findet und die gerne sehen möchte. Das würde der Matthias gern wissen und dann dürft ihr jetzt was dazu sagen. Ja, bitte. So, du siehst, wir möchten nicht dazu was sagen und damit ist dir freigestellt, jetzt etwas zu tun. Das hat der Matthias noch nie erlebt. Tja, nächster Tagespunkt, oder? Ja, dann lass uns einfach ein Meinungsbild machen. So wie einfach wer ist dafür, wer findet das gut, wer findet das nicht gut und wer hat sich damit noch nicht beschäftigt? Ja, wir haben ja jetzt gerade hier ein Meinungsbild mündlich versucht einzuholen. Damit ist das eigentlich jetzt genug erledigt. Also ich finde es total gut, den Antrag, finde ich also genial, aber finde ich, müsste man bedarf einer tiefergehenden Analyse, um das genau zu verstehen, was da wirklich passiert, also. Also mich würde zum Beispiel interessieren, wie weit man das denn europaweit einführen könnte. Es geht ja um das Europawahlprogramm. Ja, das ist natürlich Quatsch. Also ich wusste nicht, was es jetzt ging, aber ich bin natürlich schwer für diesen Antrag. Aber um den durchzusetzen, müssten wir ein ganz anderes Europa existierend hätten, ja, weil natürlich die Rechtssituation ganz anders ist. Also von daher ist es natürlich Quatsch, es hier in Europa reinzukippen. Aber ich finde den Antrag trotzdem gut. Nee, wieso? Die Finanztransaktionssteuer ist doch auch eine Steuer, die irgendwie auf europäischer Ebene diskutiert wird und jetzt in einer Koalition von 11 Euro-Staaten eingeführt werden soll, jetzt mit allem, wenn man mal absieht von den Schwierigkeiten auf dem Weg. Du kannst doch eine europäische Bruttogeldvermögenssteuer fordern, die dann, weiß ich, den EU-Haushalt speist. Genau, wie ein europaweites Grundeinkommen und was weiß ich alles. Aber wenn man halt gesagt gegen einen europäischen Bundesstaat ist, dann hat man natürlich da was dagegen. Naja, das ist, also ich glaube, auch in der Hinsicht ein bisschen schwierig, weil das natürlich sozusagen nicht der Fluss besteuert wird, sondern der Bestand. Und das ist schon mal eine andere Ebene noch. Also ich halte es schon noch für unterschiedliche Arten von Steuern. Es ging darum, dass diejenigen, die den Profit aus dem Ganzen gezogen haben, schon längst über den Berg sind und nicht zu fassen bekommen. Weder mit dem Bail-in, noch mit dem Schuldenschnitt, wo die Staaten mittlerweile schon bei den Steuerzahlern bzw. bei der EZB angelangt sind. Also der Ansatz immer von uns, dass wir dann über die Vermögensumverteilung machen müssen. Axel hat vorhin gesagt, dass das sowieso der wichtigste Punkt ist, die Ungleichverteilung zurückzubekommen. Also was spricht um Gottes Willen dagegen, dass wir diese Sache überfordern? Ich mäßige mich gerade. So, Matthias möchte noch ein Meinungsbild, richtig? Nein, ich habe jetzt nur Dampf gelassen, wir können zum nächsten Tagesordnungspunkt. Ist doch mir egal. Aber irgendeiner hat jetzt hier ein Meinungsbild reingeschrieben, wer war das? Ich war das. Bugi möchte ein Meinungsbild. Möchtest du dieses Meinungsbild durchziehen oder möchtest du es abbrechen? Wenn sich jetzt noch jemand einträgt innerhalb der nächsten 2 Sekunden, dann sollten wir dann 10 Sekunden warten, bis sich alle entschieden haben. Gut, dann tragt euch jetzt bitte bei Meinungsbild Zeile 102 bis 104 ein. Ja, also ich bringe doch immer gerne mal wieder diesen Roosevelt-Deal mit diesen 3 Steuerarten, die da im Spitzensteuersatz so progressiv oder linear jedenfalls da sehr nach oben gelaufen sind. Und wenn ich den nach dem Beitrag von Piratus mal analysiere, Bestandssteuer versus Flusssteuer, dann war bei Roosevelt die Einkommensteuer und die Unternehmenssteuer eine Geldflusssteuer und die Erbschaftssteuer eine Bestandssteuer. Genau, das waren die 3, wo er es in den 30er Jahren in den Griff bekommen hat. Mit der Erbschaftssteuer hat er nämlich praktisch diese Bruttogeld- oder Bruttovermögenssteuer. Das Bruttogeld, das Wort Geld da drin, das stört mich sowieso ganz gewaltig. Je reicher, desto geringer ist prozentual der Geldvermögensanteil und desto umfangreicher ist der andere Anteil, der eben nicht Geld ist. Ja, das ist aber ein guter Grund, ne? Die Erbschaftssteuer geht aber eben nicht auf Geldvermögen, sondern die geht tatsächlich auf das Gesamtvermögen. Man hat die Herausforderung eines, wie bewertet man was? Aber ich behaupte, das ist lösbar. Das wäre dann aber ein etwas umfassender Antrag, weil wie gesagt 3 Elemente umfassen würde, richtig? Ich finde, eine Erbschaftssteuer ist extra zu behandeln und wie Axel schon so richtig sagt, genau da kann man die wirklichen Vermögen dann umverteilen. Die Geldvermögenssteuer hat halt den Sex, dass sie relativ einfach zu ermitteln ist und deshalb nicht so teuer ist. Der eigentliche Grund, Bruttogeldvermögen zu besteuern, ist es, die Geldumlaufgeschwindigkeit zu erhöhen. Also das hat einen ähnlichen Effekt wie ein Schwundgeld oder ein umlaufgesichertes Geld, das umgetauscht werden muss. Bloß, dass hier eben der Staat kontinuierlich, 1% oder 0,1% wegnimmt. Also brutto bedeutet, wenn ich einen Kredit nehme, zum Beispiel über 100.000 und nehme dieses Geld erst in einer Woche, um mir das zu kaufen, wofür ich den Kredit habe, dann habe ich eine Woche lang 100.000 auf dem Konto liegen und die werden in dem Moment besteuert. Also das interessiert dort nicht, ob das ist klar, ne? Bruttogeld ist klar. Ich glaube, das ist ein Mythos, dass die Umlaufgeschwindigkeit oder sollte es überhaupt sowas geben? Da gibt es ja auch mal schon mal eine Diskussion drüber ökonomisch. Dass da irgendwas passiert. Ja, die Umlaufgeschwindigkeit ist ein Mythos. Und wenn ich die erhöhen will, dann sollten wir den Monatslohn wieder abschaffen und zum Wochenlohn gehen. Dann haben wir die Umlaufgeschwindigkeit erhöht. Ich kann im Monat nur einmal das ausgeben, wenn ich keine Schulden mache, was ich habe, was ich reinbekommen habe. Völlig egal, ob ich das am Monatsersten ausgebe und dann 29 Tage gar nichts mehr oder das über die Zeit verteile oder alles am letzten Tag. Die Umlaufgeschwindigkeit bleibt in allen Fällen identisch. Okay, aber Bunky, du hast gesehen, es ist jetzt hier keine weitere Teilnahme am Abstimmungsprozess und ich glaube, denken wir beide das mal hier auf und damit wir in der Tagesordnung weiter vorwärts kommen, kann der Versammlungsleiter jetzt zum nächsten Top aufrufen. Das mache ich doch gerne. Kommen wir zum Top 3, Aufräumen Seitenverzeichnis, das war von Axel. Ja, das ist ein Punkt, ich habe... Also im Wiki mal eben kurz irgendwo ein Thema zu finden, was noch nicht Mehrheitsmeinung geworden ist, ist eine sehr interessante Suche. Dann bin ich darauf gestoßen, Mensch, da steht ja oben im Kopf Seitenverzeichnis und da war ich schon richtig glücklich, oder bin immer noch richtig glücklich, da stehen sie ja endlich alle. Und dann klicke ich mal hierhin und mal dorthin und bin richtig glücklich gewesen, wunderbar. Und dann finde ich eben auch ein paar Dinger, wo ich sagen muss, sollten wir ernsthaft drüber nachdenken, ob wir diesen Spaß in Verbindung nach Rücksprache mit dem Autoren komplett wieder löschen. Weil der Inhalt eben wunderbar woanders aufgegangen ist oder weil es ein paar Rudimente nur sind oder noch nicht zu Ende oder angefangen und nicht zu Ende geführt, sodass wir auf der einen Seite mal die Seite aufgeräumt haben, was Sascha ja gemacht hat, aber die Links. Und auf der anderen Seite jetzt beim Inhalt mal ein bisschen, bei diesem Seitenverzeichnis mal ein bisschen rausnehmen. Ja, da kann ich natürlich was zu sagen als Wiki-Admin. Das Seitenverzeichnis ist nichts anderes als wie ein Windows-Ordner. Also es werden halt alle Seiten, die jemals angelegt wurden und noch nicht wieder gelöscht wurden, also die gerade aktuell sind, dort aufgelistet und zwar alphabetisch nach ihrem Namen. Das sind also zum Beispiel die ganzen AKs und was wir mal vom Jahr gemacht haben, sind noch da. Die könnte man natürlich nach und nach mal rauslöschen, aber das ist wahrscheinlich nicht das, was du meinst, sondern du meinst mehr die inhaltlichen Seiten. Aber das sind Seiten, die eben irgendwie in persönliche Meinungen von AG-Mitgliedern sind, die eben unter den persönlichen Meinungen noch stehen. Und dann muss man die halt ansprechen und fragen, du, das überschneidet sich mit dem und dem, willst du es trotzdem mal drin lassen oder willst du es löschen? Kein Problem. Sind in der Zwischenzeit irgendwie um die 170 Seiten oder so, die wir da im Wiki haben. Durfte man noch an der Abstimmung teilnehmen? Antrag Bruttogeldvermögensteuer, ja oder nein? Oder war die schon? Ja, kannst du gerne machen, ja. Ja, schön, dass man wieder abstimmen darf. Stimmt, also mir wurde auch gerade in der AG Europa verboten, an einer Abstimmung teilzunehmen, obwohl ich Mitglied bin und mich zu dem Thema auch schon geäußert habe. Das ist echt krass. Das ist krass, das ist echt krass. Und nicht, also weil ich hatte ich parallel offen, war natürlich nur in dieser Sitzung, weil ich ja nicht an zwei Orten gleichzeitig sein kann. Und und weil ich nicht persönlich anwesend war, durfte ich nicht mit abstimmen. Ich bin hin und her gesprungen die ganze Zeit und so weiter und ich durfte auch jetzt, meine Stimme wurde auch weggradiert. Also wir sind bei Top 3 aufräumen Seitenverzeichnis. Gibt es da noch irgendwie Gesprächsbedarf? Also ja, ich kann das vom Axel nur unterstützen. Also, aber ich meine, das ist halt wieder Arbeit, so Fu-Arbeit. Wenn jemand sich da den Hut aufsetzen will und wenn Axel das schon gefunden hat, Teile, dann sollte das mal dokumentieren auf jeden Fall. Vielleicht können wir es irgendwo zusammentragen oder so. Und dann sollen halt alle mal drauf gucken, ob sie irgendwas sehen, was redundant ist. Und vielleicht über die Mailingliste einen Vorschlag machen. Zweifelsfall die Autoren ansprechen, ob die Seite weg kann. So hatte ich mir das eigentlich gedacht, dass das im Laufe der nächsten Wochen und Monate mal immer wieder mal mit eingestreut wird. Das wird seine Zeit in Anspruch nehmen. Aber es werden bis jetzt, momentaner Zustand, es kommen zu den noch ca. 170 immer noch mehr Seiten dazu. Und bei genauerer Betrachtung bleiben vielleicht von der jetzigen 170 vielleicht nur 100 übrig, weil es und die 70 anderen verwirren. Denn wenn man was sucht, klickt hin und stellt fest, nee, das wollte ich aber gar nicht, ne? Sondern ich suche etwas anderes. Also ich schlag vor, Axel, da du ja schon damit angefangen hast, guck, alles was du findest, wo du sagst, Mensch, eigentlich überschneidet sich das, schreib mir oder irgendeinem anderen Koordinator eine Mail und wir werden dann den Autor anschreiben und fragen, ob wie er das sieht, ob man das dann bei sich überschnitten hat oder es da schon eine Mehrheitsmeinung gibt oder was auch immer, ob man die Seite rausnehmen könnte. Was hältst du davon? Dann fangen wir so an. Ich sichte einfach mal, ich finde was und dann werfe ich einfach mal was in die Runde und dann sehen wir schon weiter. Prima. Gibt es da noch Fragen dazu? Dann kommen wir zu Top 4. Top 4 ist von Sascha eingestellt worden. Eine Etikette erstellen. Sage ich gleich mal meine persönliche Meinung dazu. Ich glaube, wir brauchen keine eigene Etikette in AG-Geldordnung. Es gibt eine Etikette fürs Internet und das reicht, wenn wir dahin verlinken. Jo, kann man machen. Ist jemand der Meinung, wir brauchen eine eigene AG-Geldordnung in Etikette? Dann werde ich das dem Sascha so mitteilen. Kommen wir zu Top Sonstiges. Kleinen Moment. Also, Top Sonst. Zomp, kannst du mal von der Taste irgendwie? Danke. Also Top Sonstiges. Als erstes, ich habe heute auf der Mailingliste einen Hinweis gegeben, weil ich heute mein Hotel gebucht habe für Bremen zum BPT 13.2 und habe dort sozusagen angeregt, eine Mitfahrbörse einzurichten. Habe also selbst mein erstes Angebot dort eingestellt. Ich denke mal, weil es noch über 2 Monate hin ist, bis zum BPT wird sich auch so schnell nichts regen, aber ich werde regelmäßig daran erinnern. Piratos, zählst du mit nach Bremen fahren? Ach du Scheiße, nee, niemals. Das ist aber ein Hafen, das weißt du, ne? Wieso, meinst du, wir wollen mit dem Schiff oder wie? Ja, so mein, sowas kennst du doch gar nicht, du bist doch ein Bayer. Komm, lass uns mit dem Schiff fahren. Dann bin ich dabei. Also, wenn ich das Zeug, dann gehen wir da einmal Fähre fahren. Machen wir. Nein, von hier aus, also von München aus, mit dem Schiff dahin kuttern. Da bin ich dabei, aber anders, das ist alles nur Personenfuder. Rolf? Ja, ich wollte nur mal sagen zu den Mitfahrbörsen, ich bin ja auch jemand, der auf eine preiswerte Möglichkeit zu BPTs zu kommen angewiesen ist, und ich habe mich da öfter mal umgesehen, was sich ergeben hat. Also das ist eigentlich lächerlich, wenn man sich überlegt, wie viele Piraten da wohl Bedarf haben. Also es ist jeder gut beraten, wenn er sich irgendwie im Internet in den Mitfahrbörsen umguckt. Ich glaube, ja, gut, dass es die gibt, aber solange die Beteiligung an Angeboten, in Form von Angeboten so schlecht ist, funktioniert das nicht wirklich. War das jetzt ein Antrag von dir, dass ich das wieder zurückziehen soll mit der Geschichte? Nö, nur ein Hinweis, ja, für konkret Betroffene, die Mitfahrgelegenheiten suchen, dass sie sich das auf sowas halt nicht bauen können. Okay, gibt es noch andere Wortmeldungen dazu? Dann habe ich noch einen zweiten Top unter Sonstiges, und zwar schon von Top 1 runtergeschoben, dass wir gerne nach Ende des offiziellen Teils der Sitzung ein bisschen diskutieren können über das Müller-Interview, was ja auch auf der Mailingliste verbreitet wurde, also das Dirk-Müller-Interview. Also wer Lust hat, nach Ende des offiziellen Teils können wir darüber gerne nochmal ein bisschen reden. Rolf, du hast auch noch einen Punkt oder Sonstiges. Ja, also mir ist heute wieder mal aufgefallen, dass ja es doch hier eine Gesprächskultur in den Mumblen öfter mal gibt, die wir unbedingt vermeiden müssen. Hier muss jeder davor geschützt werden, dass er niedergebrüllt wird, dass er beleidigt wird, dass er mit unflätigen Ausdrücken bedacht wird oder in sonstiger Weise irgendwie eine Etikette verletzt wird, die eigentlich bei Piraten Standard sein sollte. Und da denke ich, die Rolle des Versammlungsleiters ist es halt, dieses zu wahren, dafür einzutreten. Und ja, wenn der Versammlungsleiter selbst dem immer wieder Entgleisungen passieren, das geht irgendwie nicht. Ich finde, Rudi hat ja jetzt in der letzten Zeit, ich glaube fast ausschließlich, die Versammlungsleitung gemacht. Die hat er gemacht, weil er in vielerlei Hinsicht das hervorragend macht. Aber dieser Punkt, das ist meine Meinung, das geht überhaupt nicht. Ja? Also ja, was sagt ihr dazu? Also ich habe jetzt noch nicht nur die Kritik verstanden, die da irgendwie drinsteckt. Was ist passiert? Kannst du mir das Beispiel sagen? Nee, ich kann sagen, dass ich Matthias ins Wort gefallen bin vorhin mit seinem Meinungsbild. Naja, also gerade eben so eine Äußerung eines anwesenden AG-Mitglieds mit dem Kommentar zu belegen als Versammlungsleiter, das ist Schwachsinn. Das ist was nicht geht. Und solcherlei Beobachtungen habe ich halt vielfach gemacht in Mammelsitzungen, an denen ich beteiligt war. Und ja, wenn mir das nur alleine so geht, dann muss ich mich wohl irren. Rolf, wärst du denn bereit, mal eine Versammlung zu leiten, damit ich auch ein Gefühl dafür kriege, was du genau meinst? Ich meine, ich kenne Rudi halt und weiß, wie er so tickt, und von daher stört es mich jetzt nicht so doll. Aber ich kann natürlich nachvollziehen, dass man das sozusagen etwas empfindlicher sieht, diese exponierte Stelle, und deshalb es nicht gut heißt, wenn es so ist, aber würdest du dann vielleicht einfach mal eine Sitzung leiten, damit wir mal ein Gefühl dafür kriegen, wie man es besser macht? Ja, sicher. Ich habe ja Sitzungen geleitet. Warum nicht? Ja, bin auch sehr dafür. Also Rolf, du darfst nächstes Mal, würde ich mal so sagen, wenn eben die anderen auch dazu stimmen. Aber versteht mich bitte recht, wer auch immer die Versammlungsleitung macht, das ist eigentlich jetzt hier der Sinn des Punktes. Der sollte unbedingt sich dieser Rolle auch im Hinsicht auf diese Gesprächskultur bewusst sein. Und das beziehe ich jetzt nicht ausschließlich auf Rudi. Ich habe in anderen Sitzungen eben auch da unangenehme Erfahrungen gemacht. Und ich finde das wirklich belastend für den Gesprächsverlauf, für die ganze Stimmung, ob Leute, die uns auch nicht so gut kennen und den Versammlungsleiter nicht so gut kennen, die ja immer auch erfreulicherweise hier zu uns finden, dass die eben dann verstärkt halt so eine Atmosphäre erleben, wo sie Hemmungen haben, hier auch mal was zu sagen, weil sie sich vielleicht nicht so kompetent empfinden oder was auch immer, und da müssen wir mehr Sorgfalt drauf verwenden. Ja, das verstehe ich. Ja, also da gebe ich auch, bin ich d'accord, Rolf. Ja, back to the roots. Ja, und ich muss natürlich sagen, klar, wenn man immer eine, ich sag mal, hier eine Sitzung leitet und so weiter, da wird auch Routine immer auch eine Rolle spielen. Routine bedeutet natürlich auch vielleicht auch so laissez-faire, was für ihre Einstellung und so weiter, das mag schon sein. Darum Rotation, genau wie es im Sport oft der Fall ist, ist vielleicht auch ganz nützlich. Also vielleicht nächstes Mal, dass du es dann machst und dass wir uns da vielleicht auch anders wieder auch disziplinierter da auch wieder verhalten können. Also ich sehe einen grundsätzlichen Konflikt von einem Versammlungsleiter, der auch inhaltlich an der Debatte teilnehmen möchte. Als Versammlungsleiter muss er die Versammlung moderieren, und wenn er selbst inhaltlich starke Einwände hat oder sowas, dann wird es automatisch dazu führen, dass er seine Rolle als Versammlungsleiter, ob er das will oder nicht, sozusagen missbraucht, also ich will es nicht missbrauchen nennen, aber sozusagen, dass er sein Rederecht nutzt, um reinzuklassen. Also es gibt immer diese Versuchung, das ist vielleicht die Schwierigkeit. Ja, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, der Versammlungsleiter hat nicht nur die Aufgabe, Friede, Freude, Eierkuchen zu machen, sondern auch in der Versammlung zügig voranzukommen. Und das war eben vorhin der Punkt, worüber ich mich auch so ein bisschen geärgert habe, dass wir über einen ganz anderen Tagesordnungspunkt hatten und dann plötzlich diese Diskussion aufkam. Das hätte ich eigentlich erwartet, das gehört unter Sonstiges oder in ein eigener Tagesordnungspunkt, aber nicht in das, was wir vorher besprochen haben. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen geärgert darüber. Aber ich nehme das mal so zur Kenntnis und nehme auch gerne das Angebot von Rolf an, dass er nächste Woche Versammlungsleiter macht, und auch gerne von anderen in den Folgewochen Versammlungsleiter zu machen. Ich muss das nicht tun. Ich habe es immer gemacht, weil keiner sich gemeldet hat. Ich habe kein Problem damit, wenn andere Versammlungsleiter sind. Dann kann ich mich noch engagierter in der Diskussion beteiligen. Hast du dich denn bisher immer zurückgehalten? Also hast du das Gefühl, dass du dich eingeschränkt hast, dadurch, dass du die Versammlung geleitet hast? Weil ich häufig dann ständig gucken muss, mitschreiben macht ja sowieso keiner, aber immer gucken muss, was läuft, und auf die Wortmeldungsliste gucken muss, dann selber vergesse, mich einzutragen auf der Wortmeldungsliste und solche Sachen. Also das passiert schon häufig, ja. Ja, klar ist das eine Beeinträchtigung. Also wenn man die Rolle des Versammlungsleiters innehat, dann kann man sich viel weniger gut auf die inhaltlichen Beiträge, auf die Diskussion konzentrieren. Das ist immer eine Entbehrung, die Rudi da auf sich genommen hat, klar. Also gerade deswegen wäre es so sinnvoll wie möglich, auch eine Rotation der möglichst vielen Personen auch bei der Versammlungsleitung hinzubekommen. Und dann würde ich vermuten, dass wenn man sich darauf vorbereitet und sich darauf einstellt, wenn man nur alle paar Wochen mal drankommt, quasi als Versammlungsleitung, dass man sich dann zurücknimmt und dann selbst auch besser kontrollieren könnte, als wenn man es jede Woche macht. Insofern will ich da auch Uli gar keine Schuld geben oder so. Nee, sondern auch nur sagen, wir müssen das halt besser rotieren, dann kommt sowas mit Sicherheit auch seltener vor. Und ich wäre auch bereit, auch mal eine Versammlungsleitung zu übernehmen. Ja, völlig richtig, Wischer, kann ich voll unterschreiben. Und ich möchte auch nochmal betonen, Rudi, ich habe auch gesagt, das ist jetzt vielleicht durch deinen Wahrnehmungsfilter gegangen, dass du in vielerlei Hinsicht eben die Rolle des Versammlungsleiters sehr gut erfüllt hast. Ja, und bitte nimm das jetzt nicht irgendwie dir zu Herzen als eine Kritik an deiner Person oder sonst was. Ich weiß dich zu schätzen, wir wissen das alle und wir sind froh um deine produktiven Beiträge hier. Also bitte, Uli, nicht eingeschnappt sein. Nö, bin ich grundsätzlich nicht. Aber es ist ja nicht schlecht, auch mal so eine Reflexion zu bekommen. Also ich bin zufrieden. Gut, gibt's noch Wortmeldungen zu dem Punkt Sonstiges? Dann beende ich um 22.20 Uhr den offiziellen Teil der Sitzung, bedanke mich bei allen, die heute teilgenommen haben und komme dann jetzt zur freien Rede, nachdem ich die Aufnahme beendet habe. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.